ist Handycast mit der Lieblingsausgabe von 67. Eigentlich wollten wir doch eben 4 Wochen Pause machen. Mit ja. Hier ist auch, deshalb ist hier auch nur Dennis Mohrhardt. Hallo. Und Renke Brun. Petri Heil, Dennis Mohrhardt. Hallo, mir ist deine Reaper-Taste, deine Räusper-Taste kaputt gegangen gerade. Naja, gibt's keine halt. Ja, habe ich keine, ist auch egal. Ja, herzlich willkommen. Du hast gar nicht die Folgennummer gesagt, oder? Doch, 67 habe ich da hingeschnauft. Scheiße. Ja, wir wollten Pause machen, ja. Cornelis ist nicht da, Cornelis ist im Urlaub, der ist in Spanien. Und der lässt euch grüßen. Genau, der ist so im Reisestress. Eigentlich wollten wir noch kurz, dass er mal zumindest so 5 Minuten mal kurz erzählt, wo er gerade ist oder so. Aber er hat zu tun mit Wein und... Weib, Wein und Gesang. Ja. Ja, hoffen wir für ihn. Ja. Wir haben diese Sendung ein bisschen spontan eingerufen. Wie so eine Vollversammlung, eine spontane. Ja. Ja, wir müssen mal kurz über die Wahlen reden. Ja. Das ist alles sehr deprimierend. In der Tat. Wollen wir einfach direkt einsteigen? Ja. So. Rheinland-Pfalz. Das erste Beispiel. Warte, soll ich mal erstmal die allgemeinen Ergebnisse. Was haben wir ja gewonnen? Genau. Angetreten, ja lustigerweise, du könntest es wie im Dschungelcamp machen. Angetreten zur Dschungelprüfung sind. Malu Dreyer. Und mit der SPD. Genau. Und ihre Egelprüfung ist Julia Klöckner mit der CDU. Ja, hat sie hervorragend gemeistert. Ja. Den Kopf hat sie immer wieder ausgespuckt. Der ist auch, glaube ich, giftig, wenn man den isst. Hast du das Bild gesehen, wo Julia Klöckner und Malu Dreyer dasselbe tragen? Ja. Abend? Oh Gott, da haben sich, das war, glaube ich, für beide sehr schlimm an dem Abend. Vor allem, beide so eine auffällige, markante Kette, schwarzes Shirt und so ein roter, darüber ein roter Blazer. Ja, aber passiert halt, ne? Ja. Also, so. Die SPD hat dort tatsächlich gewonnen, was die erste Überraschung des Abends war. Das stimmt. Sogar zugelegt im Vergleich. Ja. Oh Gott, ich habe keine Rechnung, deshalb gehe ich jetzt. Ach so, ja. Ich mache mal eine Edit, dann mache ich das raus. Ah. Zugelegt. Und ein halbes Prozentpunkt, aber immerhin, komm, ja. Julia Klöckner hat zum zweiten Mal verloren. Ja. Aber da hat man die ganze Zeit gedacht, naja, die CDU, die könnte sie. Das hat trotzdem jetzt 5 Prozentpunkte Unterschied. Und Julia Klöckner hat sich echt ein Eiensnest gelegt. Ja. Sehr schöne Karriereanalyse, oder was heißt sehr schön, aber kurze Karriereanalyse von Spiegel Online. Was kann die denn jetzt noch machen? Na, entweder wieder Oppositionsführerin. Also war groß angekündigt, jetzt hier, das sind die einzigen Möglichkeiten, die Julia Klöckner noch hat, und das waren irgendwie so alle Sachen, die auf der Hand lagen. Also entweder macht sie Oppositionsführerin oder sie kommt mit in die Regierung oder sie macht irgendwas in Berlin, weil sie auch schon mal Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin war. Aber sie war auch schon mal Weinkönigin, das heißt also nichts. Also heißt jetzt, sie kann alles machen. Also ich finde ja grundsätzlich, und da kann man der CDU auch mal so einen kleinen Rat geben, wenn Menschen es nicht schaffen, Wahlen zu gewinnen, dann sind sie vielleicht einfach nicht dazu in der Lage. Das heißt nicht, dass die jetzt, dass man die politisch komplett aufs Abstellgleis schieben muss, was ich bei Julia Klöckner grundsätzlich wünschenswert finden würde. Das heißt aber, man sollte sie vielleicht nicht mehr irgendwo als Spitzenkandidatin aufstellen. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Also bei Julia Klöckner muss man halt sagen, dass sie sich halt im Wahlkampf komplett spekuliert hat. Weil einerseits hat sie sich erstmal auf der Bundesebene rumgetänzelt die ganze Zeit. Und Malu Dreyer hat das gemacht, was man in so einem Wahlkampf, in dem man halt echt von Anfang an gesagt wird, du wirst verlieren. Das macht man einfach, man reißt sich halt den Arsch auf und geht von Haus zu Haustür. Und tanzt halt nicht auf der Bundesebene rum. Genau, macht das nämlich gerade nicht, weil das ist ja quasi ein Wespennest derzeit. Deshalb kann man das schön sein lassen. Und Julia Klöckner hat einfach dann hat nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht. Also es ist halt einfach, wenn du halt gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik bist, dann mach es wenigstens konsequent. Und das merkst du halt schon daran, dass sie ihren Plan A2 genannt hat. Wenn man der Plan A, einem, den man aus taktischen Gründen nicht gut findet, aber um sich die Option nicht zu verbauen, bei der Kanzlerin in Ungnade zu fallen, so ein Zwischenweg, das sehen die Leute doch, dass du herumlawinerst. Entweder hast du einen Plan B, dann ist es ja vollkommen valide, dass du den sagst, oder du unterstützt Angela Merkel. Aber so dazwischen, so mal Horst Seehofer recht geben und dann Angela Merkel wieder beiseite springen, wie so eine Schlange rumgeschlängelt ist sie in diesem Thema. Und hinzu kommt, dass sie hat einfach, das muss man einfach mal so sagen, sie hat ein gewaltiges Problem mit ihrem, sie ist jetzt nicht die sympathische Person auf diesem Planeten, um das mal auszudrücken. Und sowas kann man ja durchaus angehen, indem man dann versucht. Oder wie die Heute-Show schrieb, Malu Dreyer hätte ja nur deswegen gewonnen, weil sie keinen Twitter-Account hat. Sie hat sowas kann man ja durchaus angehen, indem man die Sache ein bisschen ruhiger angehen lässt oder auch sozusagen intelligent angreift oder witzig oder einfach nur sachlich bleibt. Aber die hat es irgendwie nie geschafft, war auch nur, also bei keiner einzigen kleinen Minispitze ist nie geschafft, sich irgendwie von oben herab hinunterzuschauen auf alle anderen und dann irgendwie bei jedem Satz schwoll einfach so viel Hass aus dieser Person raus. Das kann man sich gar nicht mehr anschauen. Also es ist doch kein Wunder, dass die Wahl verloren hat. Ist allein schon so unsympathisch. Ist mir scheißegal, was sie für Politik macht, die wähle ich da einfach nicht. Ja. Und aber, jetzt kommt das große Aber, warum sie die CDU nicht absägt, obwohl Julia Klöckner den Bold Move oder dicken Move an den Tag gelegt hat, im Wahlkampf halt immer von ich, mein Plan, meine Ideen, ich als Spitzenkandidaterin und dann als die CDU verloren hat, sich auf die Bühne zu stellen, ja, wir, jeder Satz begann, hat die CDU sie nicht abgesägt, weil dahinter nichts mehr kommt. Dieser Laden ist halt gerade in Rheinland-Pfalz irgendwie komplett wohl zerstritten und Julia Klöckner hat es wahrscheinlich durch Erpressung und whatever geschafft, diesen Laden so einigermaßen zusammenzuhalten. So, daher hat die CDU sich halt, jetzt hängt sie an eher. So, natürlich bleibt es jetzt, also bleibt halt drei Möglichkeiten. Entweder, an der Stelle von Malu Dreyer würde ich halt die Troller nie in meine Regierung holen. Würde einfach nur querschießen den ganzen Tag. Was passieren kann, weil wenn die FDP ihren Stock nicht aus dem Arsch bekommt, wo Herr Stockmann richtig auf Twitter fragte, was hat die FDP jetzt anders gemacht? Was hat sie eigentlich geleistet, damit die jetzt wieder wählbar ist? Ja, genau. War sie einfach nur lange genug ruhig? Aber da sagt auch jemand voll zu Recht, die hat einfach lokal sich den Arsch aufgerissen. So. Und ich bezweifle, dass die Ministerin in Berlin wird. Das wird unglaubwürdig. Nicht jetzt. Also nach der nächsten Bundestagswahl. Ja, vielleicht. Ich vermute mal, dass die jetzt einfach. Wenn es Ampel gibt, dann wird sie halt Oppositionsführerin und halt eingehen, weil sie für sie ihr Gegenspieler fehlt. Bei Kurt Beck konnte sie halt rumpoltern, weil Kurt Beck hat halt genug Angriffsfläche geboten, ja, um das mal zu sagen. Das stimmt. Das ist bei Malu Dreyer ein bisschen schwieriger. Ja, die ist halt noch nicht so zauselig. Vielleicht kommt das ja noch. Ja. Um das mal kurz einzuschieben, hier, ihr müsst jetzt gar nicht groß erwarten, dass das hier jetzt irgendwie die super hervorragende Analyse wird. Dennis und ich müssen ja einfach nur ein bisschen Gesprächstherapie betreiben. Ja. Das wird nicht gut, das wird nicht tief, das wird einfach nur ein kurzes beseeltes Erzählen. Dann, wenn wir die AfD in diesem Bundesland mal kurz ausklammern, ist das aber ansonsten eigentlich eine recht normale Landtagswahl gewesen, wie ich fand. Also, okay, die Grünen sind halt irgendwie massiv abgeschmiert. 10 Prozentpunkte verloren. Das ist schon hart. Also dieser Fukushima-Effekt war in Rheinland-Pfalz extrem stark. Ich weiß nicht warum, vor 5 Jahren. Ja, aber das ist auch witzig, dass sie jetzt sozusagen so wieder auf 5% zurückgestutzt werden und die FDP jetzt auch bei 6% liegt. Die Linke nur so 2,5, 2,8. Das heißt, obwohl die Linke mit Helmut Kohl plakatiert hat. Das heißt, diese kleinen Parteien, sind halt auch irgendwie dann auf einmal wieder klein geworden, was ja eigentlich dafür spricht, dass die sozusagen die Leute, die von den großen Parteien zu den kleinen Parteien gewechselt sind, sich nicht wirklich dauerhaft da niedergelassen haben. Das sehen wir ja auch später in anderen Bundesländern sieht man das ja, ja okay, das ist Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sehr speziell, deshalb. Aber du siehst halt bei der Wählerwanderung in Rheinland-Pfalz bei den Grünen, dass einfach 90.000 zur SPD gegangen sind. Ja. Da wurde einfach eine gute Ministerpräsidentin nochmal belohnt. Ja, und was natürlich auch damit reinspielt, ist halt der Punkt, dass die sagen, naja gut, dann müssen wir jetzt SPD wählen, damit die auf jeden Fall stärkste Kraft wählt, weil wir nämlich nicht wollen, dass Julia Klöckner Ministerpräsidentin wird. Was ich bei der FDP viel spannender finde, ist einfach 20.000 Nichtwähler plötzlich FDP gewählt haben in Rheinland-Pfalz, laut Analyse. Scheinbar sind die FDP-Wähler für 5 Jahre einfach zu Hause geblieben, beleidigt oder so. Könnte sein, ja. Und sind jetzt einfach sagt so, da war ja noch was. Und sind jetzt zur Wahl gegangen. Ja, könnte sehr gut sein. Viel lustiger finde ich, dass die Linke 12.000 an die AfD verloren hat. Alle haben an die AfD verloren. Also ja, natürlich, aber na okay, das ist alle, ja. Ja. Genau, also das Abseits vom AfD ist ein total normales Ergebnis. Das ist halt die normalste Wahl gewesen. Genau, das haben wir dir jetzt auch ganz zu Anfang genommen. Ja, aber was dann einem doch schon sehr schocken muss, sind irgendwie 12,6% AfD. Also das ist schon mal ein Brett, ja. Ich nehme das schon mal kurz vorweg, das wird auf jeden Fall gleich noch bei Sachsen-Anhalt hart dazukommen. Das ist besser, als es sich liest. Ich finde nämlich 12,6% für die AfD tatsächlich besser als 6. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die schon zugesehen haben, dass auf den ersten Listenplätzen nicht die Loonies stehen. Bis auf ein paar prominente Ausnahmen. Wobei die Artikel mit den folgenden Landtagsmitglieder 9 haben Folgendes gepostet auf Facebook. Ja. Artikel gerade lang sind. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich das Schöne, dass jetzt auch sozusagen so, also der Piratenpartei-Effekt. Ja, das ist tatsächlich so. Man hat jetzt irgendwie eine Landesliste aufgestellt und hat sich als Landesvorstand zusammengesetzt und gesagt, wie viele Sitze kriegen wir denn? So, sagen wir mal, wir kriegen irgendwie so, 6-8%, dann haben wir vielleicht so, 8-10 Sitze. Dann lassen wir mal zusehen, dass wir die ersten 10 Sitze, da sollen wir möglichst keine. Die Top 10, also 14 hat sie bekommen, 14 genau, Sitze. Genau. So, 8-10 Sitze machen wir jetzt mal so, möglichst keine ungewaschenen Menschen hin, die sich auch ein bisschen, artikulieren können. Das heißt, es sind auf jeden Fall welche drin, die es halt nicht können und die ungewaschen sind und die auch noch sozusagen, denen es nicht nur an, wie nennt man das denn? Nicht nur an Menschlichkeit und Verstand, sondern auch an Soft Skills, mangelt. Ja. Und das wird einfach dafür sorgen, dass sie sich sehr, sehr schnell in Streit zerfasern werden. Das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, dass das für diese Fraktion in diesem Landtag 5 ruhige Jahre werden. Natürlich wird sie die Presse jetzt auch ein bisschen drauf stürzen, nachdem sie in den letzten Monaten ja mal wieder schön hochgeschrieben haben. Ist auch ein Verdienst der Berichterstattung, wie ich finde, dass die AfD so unfassbar gut abgeschnitten hat. Da sollten sich einige Kolleginnen und Kollegen Journalisten nochmal überlegen, wie sie die Sache demnächst angehen und mal ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr einordnen und ein bisschen mehr auch auseinandernehmen. Anstatt einfach zu sagen, oh, wir haben hier ein Phänomen, oh, interessant, was es ist, kann ich gar nicht sagen, aber guck mal hier, weil das ist nämlich einfach nur Wahlwerbung. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand in sein Taschentuch Rotz niest und das erstmal allen zeigt. Genau, erstmal nachgucken, allen zeigen, oh, interessant. Ne? Anstatt irgendwie zu sagen, guck mal, das ist hier dieses Bakterium und jenes Virus und deswegen sind die Möglichkeiten. Deswegen bin ich ja auf die ARD so ein bisschen sauer, dass sie als erste Politikerin, die sie interviewen, sich die Petri geholt haben. Das war auch, also das, weiß ich nicht, was war das denn? So, also jemand schrieb zwar auf Twitter, ja, leider hat man sie als erstes abgefrühstückt, ja eben nicht. Erstens kommt sie an dem Abend öfters noch vor, zweitens kommen ihre noch brauneren Hansel aus den Ländern nochmal vor, aus ausführlicher Breite. Man hätte ihr nicht diese Bühne geben müssen. Na klar, hätte man, man hätte ihr wahrscheinlich ihre 60 Sekunden zeigen müssen, aber dass man sie als erstes... Nee, also graf ich nicht. Das ist ein Signal, ein fatales Signal. Und, ja, das ist halt immer noch, das ist immer noch der Modus, der die Wochen vorher gefahren wurde. Ja. Das ist so dieses lüsterne, ach, guck mal, hier ist das irgendwie ganz neu, das ist irgendwie ganz, oh, das müssen wir jetzt mal zeigen. Das ist, da soll man doch einfach in den alten, also es ist ja nicht, da haben sich ja so gewisse Praktiken nach Wahlen herausgebildet, die sich hier nicht umsonst rausgebildet haben. Nämlich, da stellt man erstmal die Spitzenkandidaten dahin, so man sie denn da hat. Und wenn nicht, dann stellt man irgendwelche hohen Vertreterparteien da auch gerne hin. Aber dann nimmt man halt alle an den Tisch oder macht das halt irgendwie, wenn man das nacheinander macht, dann halt erstmal mit den Spitzenkandidaten der Parteien, die irgendwie Aussicht darauf haben, irgendwie einen Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin stellen zu können. Und dann den Rest. Also das ist... Das grenzt schon jetzt nicht vom Inhalt her, aber rein von der, sagen wir, taktischen Behandlung oder dem Vorgehen, dem planerischen Erstellen der Sendung, ist das einfach schon so Hofberichterstattung. Wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern halt nur so strukturell. Aber das ist schon, das fand ich schon sehr, ja, es war sehr, einfach ein komisches mehr Signal. Es war ein sehr komisches Signal. Deswegen, ja. Ja, genau, aber das wird jetzt bei der AfD zeigen, wie stabil diese Fraktion ist, die kleine, die ja überschaubar ist ja noch gerade so. Ja, lustig wird auch noch zu sehen sein, inwiefern sich da nochmal so ein, ja, so ein, ich sag mal, so ein Ost-West-Ding zieht, so eine Grenze zwischen den Fraktionen im Osten und im Westen zieht. So wie bei der Linken, wo du hast im Westen halt die Irren und Bekloppten hast, im Osten die... Na, ich würde mal gar nicht so sehr immer sagen, Irren und Bekloppt, ich würde eher sagen, da sind viele einfach auch Gescheiterte dabei, ja. Die es halt vorher in anderen Parteien nicht geschafft haben oder sonst wie im Berufsleben nicht zurechtgekommen sind oder im Engagement, sag ich mal. Aber hier mit umgekehrten Vorzeichen, ne? Ich glaube, im Osten... kann man da schon von einer ganz anderen Partei sprechen, gerade wenn man jetzt sich jetzt irgendwie die Leute da, wo war das noch, Landesliste, Baden-Württemberg, AfD, da haben jetzt irgendwie die Hälfte der Abgeordneten der AfD in Baden-Württemberg sind jetzt promoviert oder sowas. Also ich wage mal zu behaupten, das ist in Sachsen-Anhalt nicht der Fall. ja, Wahlbeteiligung ist gestiegen, leider. Eigentlich kann man nur noch leider sagen zur Wahlbeteiligung. Die ganzen Aufrufe, geht wählen. Damit die Nazis kein gutes Ergebnis kriegen. Ja. Ja. Ja. Ne, es gibt ja auch nicht wählen Nazi-Parteien. Ja. Ist halt so. Aber ich würde gerne nochmal aufschauen, also ich will mal schauen, ob man genaue Zahlen bekommt, aber warum bei der AfD sind 45.000 Wähler von anderen Parteien gekommen. Ich würde gerne mal wissen, ob das NPD war. Ach so, ob das dann aufgeschlüsselt wird? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so großartig aufschlüsseln kann. Viel lustiger fand ich eine Grafik. Diese Wählerwanderung finde ich immer so ein bisschen suspekt. Ja. Die sind interessant, aber irgendwie suspekt, weil die haben im Fernsehen eine Grafik gezeigt, irgendwo in Baden-Württemberg oder so, wo die SPD war, und da sind 20.000 nach Nichtwähler weggegangen. Ich meine so, wie habt ihr das denn jetzt rausgefunden? Ihr habt doch Wähler befragt, oder? Oder Wählende. Das ist halt so ein Statistikmodell. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ja. Das ist mir auch, das ist auch alles zu hohe Mathematik für mich. Ja. Da blicke ich nicht durch. Ja. Ja, vielleicht sollten wir die AfD ganz generell mal hinten anstellen. Also, ja. Was wünschst du dir denn jetzt, was in Rheinland-Pfalz passiert? Ampel. Damit fährt Rheinland-Pfalz, glaube ich, ganz okay. Und es ist, glaube ich, dann, also das ist, glaube ich, da für alle ganz gut dort unten. Muss sich die FDP halt überwinden, ne? Also ja, also glaube ich, das wird sie in Rheinland-Pfalz am einfachsten können. So wie ich es richtig verstanden habe, gibt es ja eine Geschichte. Ja, klar. Also du gab lange Rot-Gelb, ne? Also, richtig. Daher, man kann sich auf irgendwas besinnen. Ist halt die Frage, ob sozusagen die alten Kräfte da noch am Werke sind. Nee, die ist gar nicht, aber die FDP muss halt also was will sie sonst machen? Also sie muss halt ja irgendwie Signal zeigen. Und wenn sie halt zum Beispiel den Wirtschaftsminister oder Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, ob also sagen wir mal so. Jetzt muss man so vorsichtig sein in der Wortwahl, meine Fresse. Wird's soziabel? Nee, eher so moralisch vorsichtig sein. Ach so. Also, weil man darf jetzt ja auch nicht mehr über Guido Westerwelle so herziehen. Das ist ja auch out. Ach so, ja. Also, sagen wir mal so, ich halte... Naja, wobei, also die letzte SPD-FDP-Koalition war 2001 bis 2006. So lange ist das nicht her. Ja, ja. Ja, eben, also... Deshalb sage ich ja, ob da noch sozusagen die Kräfte da irgendwie noch halbwegs schalten, die Entscheidung damals getroffen haben, könnte sein. Mal schauen. Jedenfalls, so, Christian Lindner sagt, lass mich vorsichtig sein, mehr Gutes als seine letzten direkten Vorgänger in dem Amt. Aber immer noch nicht gut genug. Also der ist so immer noch so verhaftet in der alten Rolle, die FDP vor, sagen wir mal, 10 Jahren, vor ja, 5 bis 10 Jahren gespielt hat und kommt auch nicht da raus und wurde immer, als er Vorsitzender wurde, ja, jetzt wählt hier ein ganz neuer Wind und er hat immer die gleichen Zoten wiedergebracht. Da hat sich nichts geändert. Und ich glaube, der steckt einfach zu sehr in diesem rechtsliberalen, diesem neoliberalen Gedankengut fest, als er sich da rauslösen kann. Und ich weiß nicht, ob man dem mit so einer sozialliberalen Idee überhaupt irgendwie beikommen kann und ob das nicht für den eher so die Frage wäre, wenn wir das machen, dann machen wir das nur aus machttaktischen Gründen. Also ja, ich traue dem nicht und ich finde den auch nicht, ich finde den auch nicht gut. Also ja, den Lindner, das ist nervig. Also ich in vielerlei Hinsicht finde ich Wolfgang Kubicki wesentlich ehrlicher und sinnergebender auch in seinen Aussagen und zielführender in seiner Art und Weise Politik zu machen als Christian Lindner. Mhm. Was man sich ja auch mal überlegen muss, geliefert hat der noch nie, ne? Christian Lindner? Was hat denn der gemacht bisher? Also der war Vorsitzender der FDP und davor hat er Steuergelder verbrannt. Also er hat immer Steuergelder verbrannt. Und ist halt FDP-Fraktion NRW. Ja. Aber so richtig gearbeitet in seinem Leben hat er noch nicht. Also er so richtig, also ich meine im Sinne von so politisch geliefert, dass es irgendwie einen Impact hinterlassen hat, gemacht hat, der über das hinausgeht, was so ein normaler Politiker im Landtag macht, wäre mir nicht aufgefallen. Die haben das Corporate Design geändert, der FDP. Ja, und er hat halt sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen, weil er halt so jung ist und so dynamisch. Ja, ja, ja. Und dann hat er sich gar nicht, ist er eitel, aber steht er dazu, dass sich die harte Haare machen lassen? Ja, hat Benedikt Höwe das ja auch gemacht, ne? Und saß schön bei Lanz auf der Couch danach. Ernsthaft? Ja. Gott, sowas bin ich ja aus. Und Jürgen Klopp. Aber was, wofür? Da müssen wir mal kurz, da muss ich mal kurz ein. Das ist übrigens, ich finde das extrem armselig, ja? Wenn einem die Haare ausgehen und ich weiß mir, wie dieses Schicksal drohen, lasst es doch einfach sein. Geht doch einfach, altert doch einfach in Würde, anstatt euch irgendwie Haare aus dem Hinterkopf rausschneiden zu lassen, bündelweise, dann werden die vorne, werden tausendmal werden am vorne in den Kopf, Haare getackert. Ja, genau, die Haare von hinten wieder reingetackert. Das ist eine ekelerregende, blutige, suppende Veranstaltung. Das dauert Wochen, bis es abgeheilt ist, bis du überhaupt wieder irgendwie ans Tageslicht gehen darfst. Ja, für so ein paar Haare. Und jeder weiß, ihr habt das nur gemacht, weil ihr genug Geld dafür hattet. Ansonsten ist es nämlich die gleiche Fraktion, die sich ein Toupet aufsetzt. Ja? Das ist halt Toupet in, ich habe so viel Kohle, dass ich mir diesen medizinischen Eingriff leisten kann. Kinder, hört einfach auf damit. Es ist mega albern. Es macht gar nichts, außer dass ihr beim ersten Auftritt oder beim ersten zwei Auftritten, bei denen ihr Menschen kennenlernt, die das noch nicht von euch wissen, vielleicht Eindruck wegen der netten Frisur schinden könnt. Die ja trotzdem immer, das ist ja immer ja, noch recht dünn besetzt. Aber alle anderen wissen besetzt. Ja, dass plötzlich genau, da, wo aber keine sobald Haare... Man, genau, und sobald man das halt weiß, dass es so war, verliert man doch automatisch den Respekt. Was soll das denn? Das ist doch alles scheiße. Ja. Ja, und Alternative Schwarz-Rot. Was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, weil ich glaube, die CDU soll da nochmal ein bisschen schmoren in der Opposition. Wenn ich die SPD Rheinland-Pfalz wäre, würde ich sagen... Ja, sehr gerne. Aber nur ohne Julia Knackner. Ja. Einfach aus dem, das kannst du relativ gut verpacken. Ja. Julia Knackner stand doch für einen Kurswechsel. Ja, genau. Aber wir machen gibt's ja keinen Kurswechsel. Nicht. Genau, das heißt, die wird bei uns nichts. Und zwar auch im Sinne von gar nichts. Die kann Abgeordnete sein. Ja. Mal schauen, wie sich dann die CDU entscheiden. Das fände ich nämlich an, wie sich dann die CDU entscheiden würde. Ob sie die halt absägen würden oder nicht. Ist es vielleicht ein bisschen gehässig, aber bin ich ganz gerne. Ja, es ist okay. Finde ich, kann man machen. Ja. Ist noch eine nette Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, geht das jetzt eigentlich so weiter erstmal mit der steigenden Wahlbeteiligung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo dieses Phänomen herkommt. Ist es wirklich einfach Nazis sind, die jetzt wählen gehen? Naja, klar, die ganzen Vollidioten, die jetzt hier die AfD gewählt haben, und die FDP auch, aber die AfD vor allem gewählt haben, die sind natürlich, gerade die Nichtwähler, die sind natürlich extra hingegangen, um die zu wählen. Und viele sind auch extra hingegangen, die sozusagen von anderen Parteien kamen, die zu wählen. Aber die müssen doch mal das erste Mal in ihrem Leben gewählt haben, oder? Ich glaube, was nur passiert, nee, nicht das erste Mal, ich glaube, was nur passiert ist, ist, dass viele Leute sich auch gesagt haben, oh Gott, ich möchte das nicht. Ja. Und sind dann auch zur Wahl gegangen. Ich glaube, das hat einfach so einen doppelt verstärkten Effekt. Und ich frage mich, ob dieser Effekt anhaltend sein wird. Also ich, keine Ahnung, das sehen wir in, tatsächlich in 6 Monaten, wenn in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird. Quasi Berlin wird spannend, weil es eine Stadtstaat ist, der trotz seiner CDU-Ecken ein eher linkes, würde ich nicht sagen, aber ein eher nicht konservatives Weltanschauung hat, die Bevölkerung zum größten Teil. Ob die links ist, würde ich jetzt nicht sagen, so. Ja, also war man auch mal nicht, aber eher, also sagen wir mal, kein piefiges, also kein weltoffener. Ja, genau. So. Ja. Ja, klar. Und Mecklenburg-Vorpommern als braunes Hinterland. Ja, das ich glaube, das wird richtig bitter. Vor allem wirst du damit der NPD dort ist, so. Die da ja auch im Landtag. Die ist bis dahin ja verboten. Ja, hoffentlich. Aber trotzdem, diese Wähler, die müssen ja irgendwo hin. Na klar, da wird dann AfD gewählt, ganz stramm. Ist auch kein Wunder. Daher, also ich vermute mal, dass die Wahlbeteiligung, wenn jetzt dazwischen sich nichts ändert, also dass wir auf EU-Europa-Ebene keine Lösung finden, keine sinnvolle, die irgendwas regelt. Die wird es nicht geben. Das Ding ist, das ist durch. Ich bin auch irgendwie relativ... So. Das heißt, das Thema wird einfach köcheln, die ganze Zeit köcheln, bis halt, sobald es wieder, weiß nicht, 10 Grad ist und die nächste, nee, Welle nicht, aber einfach der nächste Schwung Menschen sich auf den Weg macht, weil es wieder, also weil es wieder das Risiko, einfach auf der Route zu erfrieren oder einfach geringer ist als, also geringer ist, als es zu schaffen. Ich glaube, die Berichterstattung, also erstmal sind die Routen jetzt alle größtenteils zu. Es kommen ja auch irgendwie nur eine Handvoll Leute nach Deutschland jeden Tag. 400, so die letzten Zahlen. Das ist halt sehr wenig im Vergleich zu dem, was halt vor Monaten noch war. Und ich glaube, dass die Berichterstattung der nächsten Monate jetzt natürlich noch in dieses riesengroße Zeltlager im Matsch in Griechenland ständig in der Presse, aber ich glaube, das wird sich so ein bisschen mit den klimatischen Verhältnissen einpendeln. Jetzt wird es erstmal wärmer, das heißt, da geht es jetzt erstmal nachts nicht mehr drum, irgendwie zu überleben, sondern das ist halt irgendwie kalt, aber da stirbt man nicht unbedingt. Viel Elend wird es wieder geben, wenn es halt im Sommer richtig heiß ist, weil sich dann halt auch wieder leichter Krankheiten ausbreiten können. Und dann geht es halt wieder in den Herbst und glaube ich, wird es wieder weniger, bevor es dann im Winter irgendwann mehr würde. Das heißt, ich glaube tatsächlich, Frühling und Frühherbst, sagen wir mal, sind eher prädestiniert dafür, dass da wenig an Berichterstattung kommen wird. Da wird es dann ein bisschen Luft geben. Und genau, das ist auch die Frage ist, dieses Flüchtlingsthema wird ja nicht, also Variante A, es köchelt weiter so vor sich hin. Variante B, es flaut halt da ab, also die Staus in Behörden und alles normalisiert sich irgendwie, die Zeltstädte werden wieder abgebaut, alles, wir haben es geschafft. Dann muss die AfD schaffen, halt sich ein neues Thema zu besetzen, was sie gerade ja versucht, mit ihrem Parteiprogramm, was sie vorher nicht hatten, sie hatten ja vorher nur Wahlprogramme, wo einfach der Fokus auf Islamophobie, was ein komplett falscher Begriff, einfach Islamhass ist. So, die setzen halt auf explizites Ausgrenzen von Minderheiten, auf Ausgrenzen von ausländischen Mitbürgern, von einfach alles, was nicht arisch ist, wird ausgegrenzt. Na, ich meine, das geht ja noch so weit, das geht viel weiter, es hört ja nicht auf, es wird ja sondern so verkauft nach dem Motto, naja, die AfD hat ja sich ja für so zum Beispiel Schächtverbot ausgesprochen, was ja nicht nur die nicht nur die muslimische Religion betrifft, sondern aber auch die jüdische Religion. Ja. Das heißt, da sind wir halt schnell in Bereiche, auch gegen die Beschneidung, Jungenbeschneidung hat sich ausgesprochen. Das heißt, man ist ja in Bereiche, wo aus dem, naja, wir sind dagegen, dass irgendwie ein Minarett irgendwie in unserer Stadt ist. Und ich mir denke so, what? Also zwischen den anderen 30 Türmen, die in der Gegend rumdümpeln, fällt ein Minarett jetzt aber auch nicht auf. Ich war am Wochenende in Köln und am Sonntagmorgen hat es da von 10 vor 10 bis halb 12 durchgebimmelt. Ja, da fällt ein Typ, der freitagabends irgendwas durch die Gegend brüllt, halt nicht auf. Also das ist halt, das, ich war schon etwas genervt. Und wie wäre es der Integration noch so zuträglich, wenn man diese Menschen ihre Religionsausübung in der Öffentlichkeit erlauben würde und nicht in den Hintergrund? Ich weiß nicht, ich will das gar nicht großartig diskutieren. Ja, so. Das ist völlig lächerlich, dass die Leute irgendwie keine Gebetshäuser aufmachen dürfen, auch wenn ich das irgendwie alles einigermaßen bescheuert finde, aber lass sie doch verdammt nochmal machen. Ja. Die können ja auch Fußball spielen, Mensch. Das ist doch scheißegal. Was seid ihr eigentlich für hinterwäldlerische Arschkrampen, Mensch? Geht doch mal, können die nicht, hier, was ist denn mit Ungarn oder so? Das ist doch auch schön. Und da habt ihr auch eine Regierung, die zu euch passt. Verpisst euch da einfach. Ich will mit diesen Menschen auch einfach gar nicht in einem Land leben. Das ist alles so widerwärtig. Ja, aber die glauben halt, die Übermenschen zu sein. Ja, die sind keine Übermenschen. Das sind im Wesentlichen sind das Arbeitslose in Jogginghosen, die sich morgens um 10 das erste Dosenbier aufmachen. Und sich dann auf dem Weg zur Fertigpizza erstmal noch in die Hose machen. Die haben ja, aber nee, du willst ja. Oh, guck dir doch mal, ich werde aggressiv, wenn die alleine nur durch Bitterfeld gehen, irgendwie Spiegel TV, und ja, da einfach mit Leuten spricht. Und da habe ich irgendwie diesen wunderbaren, passenden Spruch irgendwie auf Twitter gelesen. Wie war das noch? In Halle, weiß ich nicht, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas mit Dove. Ja, aber es sind halt ja nicht nur Arbeitslose. Es sind auch Arbeitslose, aber es sind nicht nur Arbeitslose. So, das ist halt das Problem. Das ist halt einfach. Es gibt ja, also es ist ja, das ist diese AfD-Wählerschaft, die ist ja nicht plötzlich aus dem Nichts aufgepoppt, sondern, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten wird die Sino-Studie gemacht? Seit Jahrzehnten? Wo halt gesagt wird, dass einfach so ein Sechstel der Ostdeutschen einfach ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild haben. Die ja. haben das nicht seit 2 Wochen. Das haben sie seit Anfang der 90er. Sondern das haben sie schon seit den 90ern, seit den 80ern. Das ist ein systematisches systematisch ostdeutsches Problem. Da gibt es noch westdeutsche Probleme, aber wir haben da vor allem ein systematisch ostdeutsches Problem, was viel mit DDR, das Ausblenden von Nazis und 90er und fehlende Bildung, CDU-Sumpf, das ist einfach eine Menge schiefgelaufen. So, und die AfD ist quasi das aktuelle Ventil. Was ja, in den klar, ist ja alles richtig. Also vielleicht ist diese, ich würde sagen, die ist generell ein bisschen mehr als Ventil, aber da kommen wir irgendwie bei Sachsen-Anhalt noch sicherlich drauf. Aber ganz generell muss man einfach sagen, das sind einfach Menschen, die sind mir, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Gar nichts. Das ist so, man kann nicht mal rückwärtsgewandt sein. Das ist einfach so asozial und ekelhaft, was da einfach aus jeder Pore quillt. Und vor allem, ganz zuvor, das ist das dumm. Da wird einfach nur dummes Zeug erzählt. Weswegen man, ja, das sind ja der Ausländer und das ist jetzt alles schlimm. Seit die hier sind, ist alles schlimm. Ja, hat sich denn an ihrem Leben persönlich was geändert? Nö, das will ich jetzt soll nicht sagen. Die schaffen einfach so nicht mal die geringsten. Ja, wie nennt man das denn? Also Abstraktion. Ja, die können halt einfach nicht mal irgendwie von. Die können nicht mal so von A nach B denken. Da geht's ja. Die sollen jetzt irgendwie keine Schachgroßmeister werden und irgendwie 20 Züge im Voraus denken, sondern die sollen irgendwie ganz einfache Korrelationen und Kausalitäten muss man doch irgendwie begreifen. Ansonsten ist so, dafür ist das Gehirn doch da. Das stellt doch den ganzen Tag Zusammenhänge dar. Aber das ist ja, genau. Aber bisher galt einfach, die sind nicht zur Wahl gegangen. Die haben ihre Steuern bezahlt. So what? Wir können halt Menschen auch nicht umpolen. Noch nicht. Also hoffentlich bald. Also, wenn wir schon irgendwie in Go gewinnen können, erwarte ich irgendwann nochmal, dass die Gentechnik so weit kommt, dass wir mal Nazitum wegspielen. Aber es muss doch, was ich einfach nicht verstehe ist, das Einzige, was wir mal gehört haben, ist, dass Sigmar Gabriel von Pack gesprochen hat, dass er irgendwie gewalttätig geworden ist. Was ich aber ja, nicht aber verstehe hat er, ist. Hat er einen klaren Moment, einen klaren Moment gehabt. Was ich aber nicht verstehe ist, dass er nicht einfach mal hingeht und sagt, das ist mir einfach, um mal zu sagen, mindestens die Hälfte der Wähler dieser Partei sind einfach asoziale, mit denen die allermeisten dieser Bevölkerung nichts zu tun haben wollen. Ja. Die drehen auf der Hacke um, wenn solche Leute vor einem im Bus vor einem Bus einsteigen und gehen lieber zu Fuß, genau. Weil es einfach so schrecklich ist. Das ist das Problem. Da gibt's keinen, der eine so intellektuelle und kulturelle Armut, die sich da in diesen Menschen heraustropft. Wie Helmut Kohl hätte sich auf so einen Marktplatz gestellt und sich mit Eiern und Tomaten bewerfen lassen, hat er jetzt was gesagt. Und hier so rumlaufen wie ihn dann. Wir müssen hier zuhören, sind ja nicht alles Rassisten. Wir müssen ja offen sein, bla bla. Nein, müssen wir nicht. Diese Menschen gehören ausgegrenzt. Wer so, Faschismus ist halt weiterhin keine Meinung, ist immer noch ein Verbrechen. Was man sagen muss, ist, natürlich sind die auf wirtschaftlich abgehängt. Und natürlich sind da auch nicht nur super viele Wendeverlierer bei, sondern sind auch Verlierer einfach auch der Hartz-Gesetzgebung, der Agenda 2010 dabei. Und natürlich muss man all diesen Leuten sozusagen wirtschaftlich unter die Arme greifen, weil das ganze System, das wir da implementiert haben, einfach schon von Grund weg asozial ist. Das ist alles völlig richtig. Ja, aber diese Missstände rechtfertigen aber nicht einfach derartige rassistische und Widerlichkeit. Einfach die Worte, ja, Widerlichkeit. Man muss auch irgendwie mal auf so einer moralischen Ebene die Leute einfach mal angreifen. Ist einfach zum Kotzen. So. Das Problem ist nur, jetzt sind sie im Parlament. Und wie dumm die alle sind, dieses ständige Gesabbere von, ja, und die Elfländer, die kriegen hier alles in den Arsch gesteckt, die kriegen auch viel mehr als wir Deutschen. Nein, kriegen sie nicht, nein, die kriegen weniger. Es ist einfach völliger Unsinn. Jeder, der sich auch nur eine Sekunde mit dem Thema beschäftigt hat oder mal irgendwie vor Ort irgendwo gewesen ist, sich mal angeschaut hat, wie die untergebracht werden und was die bekommen. Wenn die hier an der Grenze ankommen, wird ihnen erstmal alles abgenommen. Ja. Die werden in Quartiere gesteckt, die grenzwertig sind, wenn sie überhaupt feste Quartiere haben und nicht auf dem Sportplatz im Zelt wohnen mussten. Also die müssen sind zu Monaten nichts tun, verdammt, weil der deutsche Staat es nicht hinbekommen hat, der für seine preußische Bürokratie so berühmt ist, Dinge zu organisieren, sondern hat sich, weiß nicht, mit anderen Dingen beschäftigt. Also das ist eine so von Neid zerfressene, ja, so. Und da hilft nur Ausgrenzung. Also da hilft kein, also ich würde gar nicht mehr sagen Ausgrenzung. Da muss man einfach, die muss man gar nicht großartig, da muss man einfach klar sagen, dass das Asoziale sind, die den Schuss nicht gehört haben, und dann ignoriert man die weiter. Genau. Und dann argumentiert man für die sozusagen, für die noch Unentschlossenen, noch nicht ganz durchgedrehten, für die muss man argumentieren, aber mit diesen ganzen Spacken mit dem Bodensatz redet man nicht. Ja. Ist halt auch nichts, ist auch, also ich rede jetzt auch gar nicht mal von irgendwie wirtschaftlichem Bodensatz oder so, ist einfach irgendwie so menschlich-moralischer Bodensatz. Das ist richtig einfach widerwärtigstes Gesocks. Ja. Es gibt dafür Lösungen. Es gab halt, als die NPD in ihren Landtagen waren, einfach die Regel, dass alles, was die NPD vorschlägt, konsequent abgelehnt wird. Und wenn die AfD, um jetzt mal die AfD in Schutz, sie haben sich ja schon, kaum waren die Wahllokale zu, waren die alle wieder total handzahm. Ja, nee, das kann man so gar nicht sagen. Nee, pass mal auf. Und das ist eine neue Volkspartei. Ja, haben wir uns auch alles, ja, und hier was? Ja, und Christlich-Liberale, ja. Damit haben wir uns jetzt hier distanziert, schon lange. Kommen sie nicht immer mit alten Kamellen. Wir wollen jetzt aber Politik machen und wir haben wahrgenommen, da möchten Menschen, dass wir das anders machen, und das haben wir angeboten, da waren wir die Alternative, und jetzt sind wir jetzt da, und jetzt lassen wir uns erstmal arbeiten. Was natürlich auf so einer rein sachlich betrachteten Ebene ist, ist natürlich richtig und auch gar nicht angreifbar, das wissen die natürlich ganz genau, aber die müssen halt darauf festgenagelt zu werden, wie es denn sein kann, ob sie sich nicht in Grund und Boden schämen, solche Wähler zu haben, ja, dafür verantwortlich zu sein, dass solche Unmenschen irgendwie die Hälfte, mindestens die Hälfte der Stimmen beitragen. Das so eine Frage muss man noch stellen. Dann muss man die auch nicht, davon die auch nicht weggehen lassen, bevor die es beantwortet haben. So, und vor allem, dass die tun jetzt zur Hand haben, aber das dauert halt keine Woche, bis wieder die nächste parlamentarische Anfrage im NPD-Stil in Sachsen kommt. Naja, wie viele Homosexuelle haben wir denn eigentlich in dem Land? Einmal bitte durchzählen. Oder whatever. Das ist halt, also vor allem, dass die Petri, die wird sich doch keine 2 Monate mehr halten. Der Höcke wird sich den Vorsitz krallen. Und dann hast du dann den Höcke, den Pockeburg, die hätten wunderbar auch in der NPD ihre Karriere machen können. Die sind das ist völkisches Gedankengut, was die propagieren. Er macht das ja einfach absichtlich in diesem Alt-Nazi-Stil so. Ja, also das hört sich nach Sportpalast an. Ja, jedes und das ist auch beabsichtigt. Der Typ ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Der ist doch nicht dumm oder so. Der weiß das doch, ja, genau. Der weiß das auch ganz genau. Und er macht das auch alles völlig absichtlich. Und da irgendwie, da muss man dann auch, in solchen Fällen, da muss man dann auch nicht hingehen und ihm irgendwie noch die Möglichkeit geben, sich da rauszulavieren. Ja. Der weiß, was er tut. Und dann hat man das auch in der Berichterstattung so darzustellen. Dass er genau diese Anleihen auch absichtlich begeht. Das unabsichtlich zu tun, das wäre so ein unfassbar großer Zufall, das ginge gar nicht. Monitor auf Facebook, gerade diese Quelle der Freude. Ja, das stimmt. Hab einfach die Sportpalastrede neben Höcke geschnitten, kommentarlos, und damit war alles erklärt. Ja. Damit war einfach Punkt. Der hat sich damit. So. Wollen wir nächstes Bundesland machen? Ich meine, das ist auch soziologisch irgendwie. Also geht da auch viel durcheinander, das ist auch soziologisch alles höchst interessant. Das sind ja nicht nur der abgehängte Pöbel, sondern sind ja auch so diese, es gab noch diesen Zeitartikel hier von diesem, wie ist er denn noch, der sich versucht hat, der AfD anzunähern, ein Annäherungsversuch, irgendwie so hieß das, glaube ich. Und dann ist er halt rumgereist, hat mit vielen Leuten gequatscht, unter anderem ein Typ, der bei der AfD angestellt ist und da Facebook macht. Und hat so ein bisschen erzählt, wie der auf Facebook macht und dass der halt auch nicht so ein Geisteskranker ist, sondern der halt auch der den ganzen Tag einfach vorm Rechner sitzt und auch teilweise ein bisschen bemitleidenswert ist, weil er halt diese ganzen Hetzkommentare dann mal weglöschen muss, die natürlich anziehen, ja. So, das war irgendwie ganz interessant und da haben die gesagt, was da auch viel vorhanden ist, das sind so Menschen aus den 80er Jahren, ja, die halt da langsam, also die Gesellschaft hat sich einfach unfassbar verändert. Das sind sozusagen auch gesellschaftliche Verlierer, weil die ihre Vormachtstellung nicht mehr hatten. Dieses konservative, plumpe 80er Jahre, schlecht sitzendes, zu großes Sakko, Herrengesabbel. Ich hab das genau vor Augen. Ja, genau. So. Und dann auch durchaus von höher gebildeten Menschen, auch durchaus von ja, der Abteilungsleiter halt. Genau. Die geben halt jetzt langsam nicht mehr den Ton an, ja, und das tut denen weh. Und deshalb, also das ist ja auch noch so sozusagen eine Demografie, die da irgendwo jetzt versucht, über die AfD wieder sich was zurückzuholen von dem, was die ganzen links-grün versifften Kommunisten in den letzten 3 Jahrzehnten genommen haben. Babyboomer. Ja, genau. Die eigentlich mal in den Wald gehen sollten zum Sterben. Also sorry, ein bisschen Solidarität der Rentenkassen gegenüber. Geht eigentlich sterben. Das würde uns allen helfen. In allen vielen Punkten. Ich bin da radikal. Frage im Chat. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Von Jifkre. Hallo Jifkre. Ah, ja, hi. Ich weiß schon, wer das ist. Mein Lieblingsliberaler. Ach, das ist der mit den Fußballtrikots. Ja, ne? Ja. Weiß schon. Hier. Ich mache eine Geste. was haltet ihr von der These, dass die Leute gelernt haben, beziehungsweise glauben, dass ihre missliche Lage keineswegs selbstverschuldet ist und sie somit eben nach Schuldigen dafür suchen, also die weder der AfD, zum Beispiel im Fall natürlich der Staat, das System, die Ausländer, weil man es selbst ja nicht sein kann. Ja, aber was ist für eine missliche Lage? Also mal abseits von, also wirtschaftlich. Na, das, was wir gerade gesagt haben, wirtschaftlich abgehängt und auch sozusagen keine, der Witz ist ja, dass du musst ja nicht mal sonderlich schlecht gebildet sein, um in strukturschwachen Regionen, was nun mal größtenteils in Ostdeutschland so ist, um da irgendwie an der Armutsgrenze rumzukrebsen. Ja. Ja. Da reicht ja auch, also das falsche Studium, so. Ja, oder ich sag mal, dein Realschulabschluss, ja. Ist in Bitterfeld. Damit kannst du halt in Baden-Württemberg immer noch ein ordentliches Auskommen haben und dir irgendwann ein Haus kaufen, so, ja. Das ist in Bitterfeld nicht möglich. Ja. Ja, also vielleicht kannst du ein Haus kaufen, aber es ist halt auch noch ein Haus in Bitterfeld. Also du weißt, was ich damit sagen will. Ja. Das ist halt einfach ganz anders. Das ist halt einfach so eine Perspektivlosigkeit, eintritt, und zwar selbst für Leute, die jetzt sozusagen gar keine schlechten Voraussetzungen grundsätzlich mitbringen. Es gab 93 einen Artikel, der letzten aufploppte wieder im Spiegel über Hoyerswerda. Ja. Über diesen Bus, der da rausgetrieben wurde aus der Stadt. Und hat jemand einfach mal beschrieben, ich habe den Autor nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es war hier der, wie heißt der, der Frauenhasser, der damals scheinbar noch ganz kluge Texte schrieb, der jetzt hier, Matuschek, schrieb den tatsächlich für den Spiegel, 93. Ach ja. Der 93 scheinbar war er noch nicht auf, hat er sich den Kopf noch nicht versoffen oder so. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem kaputt ist. Ja. Er hat ja auch mal irgendwann, nach Finanzkrise hat er auch ganz groß gesagt, ja, jetzt habt ihr mich, jetzt bin ich Linker. Ja, genau. Für ungefähr 3 Monate. Na, egal. Der alte Katholik. Witzbold. Ja. So, weiter geht's. Und der beschrieb einfach, dass plötzlich einmal was Aufregendes in Hoyerswerda passiert ist. Das war wie Kirmes für die. Und nachdem wir quasi per Bus rausgerettet wurden aus dieser Stadt, war halt dieselbe Perspektivlosigkeit, dieselbe Trostlosigkeit dieser Stadt, dieser Umgebung, dieselbe Einöde. Ja, also diese Kleinstadt-Mief halt. Dass man da sich so eine Projektionsfläche sucht, und das auch vielleicht grundsätzlich, also das halte ich grundsätzlich für eine valide These. Dass man sich halt so eine Projektionsfläche sucht und dann natürlich irgendeine andere sucht, weil man es selber nicht sein kann. Und ich würde auch sagen, dass man es gar nicht mal unbedingt, dass es gar nicht selbstverschuldet sein muss. Weil wie gesagt, im Osten reicht das schon aus, wenn du halt nur so einen durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Bildungsabschluss hast und schon bist du halt irgendwie mittendrin in der Perspektivlosigkeit, ja. Da muss man es gar nicht mal so sehr selbst verrissen haben. Und selbst wenn doch, ja, selbst wenn halt kaputte Familien und Arbeitslosigkeit und keine Ahnung was, dann führt das natürlich sofort in die Perspektivlosigkeit, aber da finde ich halt, muss es halt da muss unser gesellschaftlicher Ansatz sein, zu sagen, da müssen wir halt gegen vorgehen, ja. Wir müssen halt versuchen, auch diejenigen, die halt auch selbst verschuldet in sowas kommen, da wieder rauszubringen. Und zwar eben ganz genau auch deshalb, weil nämlich dann irgend so ein Quatsch im Endeffekt passiert, wie jetzt, die sich dann halt irgendwas suchen und dann kriegt halt so eine AfD 26% und auf einmal hast du die Rassisten im Landtag sitzen und dann wird's ganz schön lustig. Da braucht man irgendwie nur nach Frankreich zu schauen mit dem Front National. Das wird in den nächsten Jahren noch ganz schön ekelhaft werden. Das kann man halt verhindern durch einen breiteren Ansatz in der Gesellschaft und Sozialpolitik. Da kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass wir als Gesellschaft auch versagt haben. Das stimmt schon. Dieser Wahnsinn der Modernisierungswahnsinn. Zum Teil, ja. Wohlgemerkt, nur natürlich immer nur, ne? Nicht komplett. Es ist einfach viel kaputt gegangen. Seit immer gefühlt. Seit immer. Und Ja, okay, jetzt kommt hier schon wieder das Erwartete. Natürlich niemals 100% selbstverschuldet, aber ein bisschen mehr das Gefühl und der Glaube in den Menschen, sich auch selbst aus der Misere zu ziehen, wäre auch die Projektionsfläche kleiner. Kurzum, ich möchte ein bisschen neoliberale Ideologie anbringen. Ja, merken wir schon. Zieht halt irgendwie nicht so ganz hier, ne? Also, falsche Adresse, würde ich sagen. Dann, C-Lindner ist dann wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem, der Staat kann ja trotzdem eine Menge machen, was ja nicht mehr viel Geld kostet. Sondern wenn du es klug machst, kommt es halt ja wieder doppelt rein, die Summe. Du kannst halt eine kluge Sozialpolitik machen, ja. Die halt auch nicht nach Sozialismus mieft. Na, du kannst doch, also alleine, sinnvolle, der Witz ist ja, nee, pass mal auf, wir wollen das jetzt nicht staatlich finanzieren, das soll gesellschaftliches Engagement sein. Das ist ja immer so mein Lieblingssatz. Ja, aber der Witz ist halt, wenn du sozusagen keinen Nährboden schaffst, auf dem sich irgendwie Vereine oder sonstiges gesellschaftliches Engagement, auch irgendwie so gemeinnützige Unternehmen oder sowas, auf dem sie sich irgendwie so anhaften können, ja, wenn du nicht so ein bisschen Dünger nach unten hinsehst, dann wächst da auch einfach nichts, dann passiert da gar nichts, ja. Und wenn ich halt mich irgendwie totkämpfen muss, weil ich halt zusehen muss, weil mein Verein irgendwie keine Zuschüsse, kein gar nichts kriegt, wie ich jeden einzelnen Scheiß selber machen muss und ich habe halt hier irgendwie jetzt keinen Gönner sitzen, bei dem die Kohle locker ist oder halt irgendwie ein Unternehmer im Ruhestand ohne Nachkommen, der halt einfach sagt, ja, komm, was soll der Geiz, ja, jetzt haben wir keine Taschen, ich gebe die Kohle einfach mal jetzt hier für einen Fußballverein aus oder so, dann hast du halt verkackt, so. Und da kann man natürlich auch was machen, ne? durch einfach so eine, indem du einfach nur so eine Flora schaffst irgendwie, wo es halt viel einfacher ist, sich auch zu engagieren und wo man halt auch zusammen viel mehr erreichen kann, ist es auch viel einfacher. Da passiert auch viel mehr gesellschaftliches Engagement. So, dann das sind irgendwie so gar keine Gegensätze, sondern das passiert ja alles miteinander. Naja, fürchterlich. Das ist ein Problem, dass ich dann aber auch erst nur lang, also das löst sich leider nur langfristig. Genau, aber ich finde, das sind zwar Sachen, die sind alle miteinander verwoben, aber trotzdem kann man das im Ergebnis getrennt betrachten, nämlich zu sagen, einerseits haben wir hier irgendwie so wirtschaftliche und soziale Problematiken, die wir irgendwie angehen müssen und angehen wollen, in Klammern vielleicht mit dem Ergebnis, dass sich dann andere Probleme später auch lösen werden, und auf der anderen Seite zu sagen, die Leute, die jetzt hier Scheiße tun, in Klammern vielleicht auch, weil sie perspektivlos sind und wir sind nicht daran ganz unschuldig. Aber erlaubt er trotzdem, die Moral Scheiße, erlaubt es ja trotzdem genau, ja nicht. Sag mal, die Leute, die jetzt Rassisten wählen, Klammer auf, vielleicht sind wir auch schuld dran, Perspektivlosigkeit geschaffen und so weiter, Klammer zu, sind halt trotzdem Rassisten. Ja. Und da muss man auch sagen, dass das Scheiße ist. So, das finde ich, kann man durchaus trennen. Ja. Und sollte man auch tun. Weil ansonsten sitzt man nämlich irgendwie den ganzen Tag nur rum und was hier ja auch schon wieder so teilweise anfängt und muss halt immer noch hier differenzieren und da noch ein bisschen differenzieren. Ja, aber und außerdem und ich möchte noch hinzufügen und ich sag das jetzt mal so, habe aber nicht vergessen das. Da muss man irgendwie sonst verliert man sich ständig in Ausdifferenzieren und kommt überhaupt keinen einzigen Schritt mehr voran. Einfach mal, da muss einfach eine Grenze gezogen werden. Und da muss man halt diesen Menschen sagen, hier, ihr habt da Moral, also es ist einfach grundverwerflich, widerlich, aber ihr habt folgende Möglichkeit, wieder rauszukommen. Aber das ist doch auch eine Frage, die man anderen Leuten stellen kann. Möchtet ihr mit solchen Menschen zusammenleben? Du meinst jetzt die ganzen Unpolitischen? Die sagen, nein, einfach alle anderen. Ja, ja. Nee, natürlich will niemand will dem Nazi wohnen. Niemand will dem Nazi oder mit einem Nazi-Kollegen haben, der sich irgendwie. Oder keiner hat Bock auf Nazi-Verwandtschaft. Keiner hat Bock, dass sein Facebook voller whatever. Niemand hat da Bock. Aber trotzdem ist das so. Ja, so ein Rumpalavern. Ja, aber der Witz ist halt, die sind halt da und die gehen halt auch nicht mehr einfach so weg, deshalb muss man jetzt halt irgendwie was tun, ja, und halt irgendwie zumindest laut sein und hörbar sein. Also das nicht unwidersprochen lassen, das ganze Schrott, der jetzt kommt. Ja, weil der Witz ist ja, das ist halt irgendwie noch eine Minderheit, die hat aber einfach die Berichterstattung, die Kommunikation und sagen wir mal auch die normalen Halbzyklen. Schreikanäle im Internet halt haben die halt voll im Griff. Ja. Die Piratenpartei war nie eine Internetpartei. Die AfD ist die Internetpartei. Stimmt. Die AfD ist die neue, ja, richtig. Die Piratenpartei hat zwar das Werkzeug Internet genutzt und so, aber zum Wahlkampf das Internet zu nutzen, das hat die AfD zum ersten Mal geschafft. Das kommt halt dazu, dass du halt dann noch so Nebenöffentlichkeiten wie Facebook hat, die komplett den, was wir gesellschaftlich an Konsens uns über den letzten 60 Jahren aus der Erfahrung von 33 bis 45 rausmachen, erstmal so grundsätzlich über einen Haufen wirbt, nicht mal mit so einer kapitalistischen, alles muss erlaubt sein Nummer, sondern die haben ja auch Moralvorstellungen. Sondern so aus einem ja, Konterspeech, also wo du halt auch den deutschen Facebook-Pressesprecherinnen oder das war eine deutsche Facebook-Sprecherin, deutlich anmerkst, wie sie gerade in ihrem Kopf so einen Knoten hat, wo aus ihrer eigenen politisch deutsch, also aus, was sie in Deutschland von Werten vermittelt von, das ist gerade ihr Unternehmen gerade einfach, also und da ist also Facebook auch total in der Verantwortung. Und Facebook kann mit Daten machen, was sie wollen, aber sie müssen einfach, also wenn du halt wenn du dein Content regulierst, was Facebook ja tut, ob es jetzt Nippel oder auch Strafbares ist, dann musst du dich halt diesen gesellschaftlichen Dingen unterwerfen. Ja, du musst halt einfach, wenn du an einem Geschäftsleben oder einfach so an einem Leben in einer Gesellschaft, in einem Staat teilnehmen willst, dann musst du dich halt da einfach an die geltenden Gesetze halten und an die Rechtsprechung. Nicht nur an die Rechtsprechung, auch einfach an den gesellschaftlichen Konsens. Nein, aber das Mindeste, was, und da gibt es auch gar keine Diskussion, ist halt, dass man sich an Recht und Gesetz zu halten hat. So. Und das tun die halt einfach nicht, weil die halt irgendwie meinen, nö, ja, das ist ja alles, Deutschland haben wir gar nichts mit zu tun. Das ist ja irgendwie, ist ja irgendwie in Irland und außerdem sind wir auch nur in den USA. Ja, genau, aber das kannst du als Facebook nicht machen, wenn du halt sagst, einerseits halt, willst du respektiert werden als der Player, als der neue, ja, die neue Öffentlichkeit, aber dann kannst du nicht andererseits sagen so, ja, aber euren Regeln, naja. Das Problem ist aber, dass man in dem halt irgendwie diesen ganzen so multinational verwobenen Konstrukten halt auch einfach sehr schwer mit staatlichen Institutionen irgendwie was entgegensetzen kann. Es gibt ja die lustigen Grafiken so hier, Weltbevölkerung gemischt mit den Nutzerzahlen von Facebook, wo dann so China, Facebook, Indien, WhatsApp, das sind halt, da kommen halt MS Pros Plattformkritik und bla. Aber versuch doch alleine mal jemanden da irgendwie verantwortlich zu machen. Wen schreibst du denn an? Wen ziehst du denn überhaupt von Kadi? Du könntest halt versuchen, die Facebook Germany GmbH in Hamburg zu sagen, aber dann würde die sagen, ja nee, wir machen hier so mehr Werbemittel, Fahrfu-Fu-Beratung. Genau, machen wir Werbung und dann haben wir so ein bisschen. Aber wir beraten ja nur und die Verträge werden ja trotzdem immer mit der Facebook in Irland, mit der Facebook-Firma in Irland abgeschlossen oder mit den USA. Wir sind ja so quasi nur so ein bisschen wie eine Botschaft. Ja, das ist halt, das geht halt gar nicht. Andererseits natürlich auch einfach ein riesengroßes Problem. Die können halt den Content gar nicht überwachen. Das geht nicht. Es ist halt einfach nicht menschenmöglich. Das würde ich nicht behaupten. Ja, das glaube ich schon. Also tatsächlich aus eigener Erfahrung weiß ich, also du kannst, Algorithmen sind so schlau und Texterkennung und Emotionserkennung und das gibt ja in Deutschland, dass ich aus Bernau eine Firma, Disclaimer, die Schwesterfirma meines Arbeitgebers, die mit ein bisschen Textanalyse das relativ gut hinbekommen. Und dann wird's Facebook, die an einem ähnlichen AlphaGo-Klon arbeiten, wo du hinbekommst zu erkennen, ob ein Post gerade verfassungsfeindlich war oder strafbar. Das geht. Und selbst wenn es einfach nur in eine Moderation geworfen wird, die relativ einfach von den 300 studentischen Hilfskräften in Berlin abgearbeitet werden kann. Ja, das sind doch immer noch Millionen. Also ich kann mir ja, aber dann ist das wünschen, aber ich glaube, die andere, ich bin nicht so richtig daran, dass die andere Möglichkeit ist einfach auf Meldungen reagieren. Das ist das Problem. Du meldest bei Facebook was. Ja. Dann kommt als erstes, ja, nee, das entspricht nicht unseren Gemeinschaftsstandards. Und dann dauert es so 48 Stunden, wenn es wirklich so mal so einmal kurz aufgebrodelt hat. Ach ja, doch. So plötzlich. Also wenigstens Meldungen respektieren. Weil das ist halt das, was auch der Gesetzgeber sagt. So, wenn du Bescheid weißt davon, wenn du kannst, dann bist du verantwortlich. Genau. Hier noch wieder so eine ketzerische Scheißfrage. Ich krieg schon wieder, Blutdruck. Gibt es eigentlich Zahlen oder Daten, inwiefern es helfen würde, derlei Kram aus Facebook zu löschen oder der anderen Diensten? Oder ist es mehr eine Frage des Anstands oder gegebenenfalls des geltenden Rechts? Was für ein anarchischer Gedanke. Unabhängig davon, was würdet euch von einem entsprechenden Eingreifen seitens Facebook erhoffen? Festigung gesellschaftlicher Normen? Festigung gesellschaftlicher Normen, aber jetzt mal ganz davon ab, es ist völlig egal, wie viel man dadurch irgendwo gewinnt, wenn man sich an geltende Gesetze hält. Man hat sich einfach an geltende Gesetze zu halten. Da findet nicht nochmal eine Abwägung statt, was gewinnen wir jetzt eigentlich gesellschaftlich davon? Nein, sondern das ist Recht und dann gilt das auch. Das ist nämlich eine schöne Kennziffer des Rechtsstaats und der Rechtsstaatlichkeit. Man kann natürlich sagen, wir wollen keine Rechtsstaatlichkeit mehr, dann können wir das aber abschaffen und haken und ziehen irgendwie nochmal so eine komische Kosten-Nutzen-Rechnung damit ein, bevor wir irgendwie sagen, wir legen uns jetzt darauf fest, dass es jetzt anwendbar ist oder nicht, ja, aber dann haben wir halt keinen Rechtsstaat mehr. Wenn man das will, gerne, meinetwegen, ja, aber ja, aber genau, aber es ist halt das, aber das das mag zwar am Ende ein Kampf gegen Windmühlen sein und am Ende gehen halt die Nazis auf V-Kontakte, meinetwegen, aber dann ist diese Öffentlichkeit geräumt und wir müssen einfach Stück für Stück einfach den öffentlichen Diskurs muss man halt bereinigen. Das sind zwei Dinge, die nebeneinander stehen. Erstmal hat sich hier jeder, ja, hat sich jeder ein geltendes Recht zu halten. Das ist einfach, das ist auch einfach gar nicht verhandelbar. Das ist auch, das irgendwie in Frage zu ziehen, finde ich schon so dermaßen bizarr. Ja, du sagst halt auch nicht so irgendwie, ja, oder, nee, warte mal. Das ist eigentlich fast so wie diese Bescheuerten, ja, die nachts irgendwie mit 2,5 Promille nach Hause fahren über 6 rote Ampeln und sagen, ja, aber da fährt doch gar keiner lang. Ist Landstraße, da passiert doch gar nichts. Ja, was? Also. Allein deine eigene Selbstgefährdung, so. Nee, die Selbstgefährdung ist mir scheißegal. Ja, okay. Aber es ist die potenzielle Fremdgefährdung, ja, die da eine Rolle spielt. Und, das passiert doch nichts und deshalb muss das Recht für mich nicht gelten. Das ist ja irgendwie, das kann ich gar nicht mal richtig auflösen, wie intellektuell beschämend und sagen wir strukturell einfach gedacht ich solche derlei Gedankenspiele finde. Und auf der anderen Seite bayerischer Verkehrsminister werden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man sich dann überlegt, was wollen wir eigentlich? Und ich will nicht, dass der ganze Scheiß da steht, ja, weil oder sagen wir anders, ich will, dass der Scheiß da öffentlichkeitswirksam weggenommen wird, wenn es scheiße war. Das ist nämlich noch viel, viel wichtiger sozusagen, als den Scheiß da gar nicht stehen zu lassen. Ja, eigentlich müsste der Film X, Max Mustermann hat einen verfassungsfeindlichen oder einen strafbaren Post geschrieben, den haben wir jetzt gelöscht. Punkt. Könnte man machen, ist wieder schwierig, bis justiziabel und so möglicherweise. Whatever. Ne? Aber nee, das ist einfach. Und Pranger finde ich auch gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Ach doch. Nee. Wobei ich, ja, egal. Ich finde auch dieses, das muss ich auch mal sagen, ne? Da kann man auch mal, da möchte ich auch immer im Strahl über Twitter umherkotzen, wenn wieder alle klatschen, dass irgend so ein völlig durchgeknallter, bescheuerter Azubi bei Porsche in der Schweiz rausgeschmissen wird, weil halt irgend so ein Kack-Kommentar geschrieben hat. Sächsische Schweiz. Nee, in der Schweiz war der. War der in der Schweiz? Ja, es gab nochmal andere Fälle. Achso, es gab genug Fälle davon, ja. Und alle klatschen sie wieder laut. Ja, richtig so, hier, schön am Pranger stellen. Auf so eine Scheiße habe ich einfach keinen Bock. Das ist einfach irgendwie so hinterwäldlerisches Rachegedankentum, was da irgendwie aufkommt. Nee, aber damit haben Frage. Wir, nee, nein, nein. Das finde ich einfach, ich finde nicht nur, ja, weil jemand so einen bizarren Kommentar ablässt, dass sich da jetzt irgendwie so ein ganzer Lynchmob losmacht und darauf losschimpft und irgendwie die Kavallerie einreiten lässt und dann auch noch hofft, dass dieser Mensch halt nie wieder auf einen grünen Zweig kommt. Das kann doch einfach gesellschaftlich nicht wünschenswert sein, dass wenn jemand sich einmal einen Fehltritt leistet, dass man den dann irgendwie komplett um die Existenz bringt. Dass das im Zweifel immer noch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann und am Ende auch zur Kündigung führen kann. Alles in Ordnung, ja. Aber das ist Sache des Arbeitgebers, das ist seine Sache und das ist Sache der Justiz. Soll er sich vom Arbeitsgericht dagegen wehren und dann wird das so ausgemacht in der öffentlichen Verhandlung. Da kann man sich mal reinsetzen und zugucken. Aber das hat hier nicht auf Twitter stattzufinden. Na, aber mal abseits von dem konkreten Fall. Wenn du halt jemanden hast, der wirklich widerliche Rotze postet, der es bewusst macht und nicht, weil ihm einfach politische Bildung fehlte. Oder einfach grundsätzliche Bildung fehlte. So Sachen aufzuheben und zu sagen, guck mal, dieser Mensch hat das gesagt. Und wenn er es halt öffentlich macht, dann hat er es öffentlich gemacht. Dann kann man das auch ruhig bringen. Das meine ich nicht, sondern ich meine eher so andere Fälle, wo man dann so, wo man halt wirklich rumprangern geht. Ja, Leute, die sich nicht, sagen wir mal so, wenn man versucht, den Kreis derer zu erweitern, den man aber dann was erreicht, was machst man, der was, sich was, du, was meinst du mit Pranger? Meinst du halt wirklich so, wir schreiben jetzt deinem Arbeitgeber? Ja. Oder, okay, weil es gibt ja Sachen wie Perlen aus Freital. Ja. weil Perlen aus Freital betrachte ich als wichtig, weil die Leute, die das sowas posten, die glauben ja, dass sie in ihrem Facebook ja in so einer Privatheit sind. Die glauben ja so, wenn sie jetzt diesen Post unter Welt Online schreiben. Ja, aber ich sag ja, das sind Sachen, wenn jemand einen, also wenn ich Dinge in die Öffentlichkeit trage, so wie diesen Podcast, ja, dann soll man mich darauf auch festnageln können. Alles andere wäre völlig wahnsinnig. Ja. So, das ist was ganz anderes. Aber jetzt hinzugehen, dass sich da irgendwie so, sich da irgendwie die letzten Louis und Loser rauszusuchen und dafür zu sorgen, dass halt deren Leben so komplett den Bach runtergerissen wird, weil die halt mal Scheiß gemacht haben. Natürlich trifft das zu 90% immer die Richtigen. Das ist doch gar keine Frage. Natürlich ist der Typ, dieser Porsche Azubi, ist wahrscheinlich auch einfach ein dummes Arschloch. Das mag auch so sein. Und er hat es wahrscheinlich am Ende auch verdient, da rausgeschmissen zu sein. Aber es geht halt immer um den Teil, bei dem es nicht so ist. Und deshalb hat man immer bei sowas vorsichtig zu sein, zurückhaltend zu sein, und sich im Endeffekt das alles in diese zivilisatorischen Bahnen hineinzugeben, die wir uns nicht ohne Grund irgendwann mal ausgedacht haben, ja, sondern eben genau, damit halt du am Ende nicht die paar Prozent hast, die über die Klinge springen und dann jahrelang noch irgendwie Folgen ausbaden müssen, für die sie gar nichts können, weil sie vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat der besoffene Bruder sich den falschen Rechner geschnappt. Auf der Maus ausgerutscht, genau. Das ist einfach in der Sache schon nicht richtig und das führt auch noch zu absolut nicht wünschenswerten Ergebnissen. In dem Fall, ja. Aber in 90% der Fälle erwischt man damit den richtigen. Ja. Aber eben genau diese 10% oder lass uns 5 sein, ist mir auch scheißegal, welche Zahlen ja, selbst, genau richtig selbst sind. Selbst wenn es 1% für dieses, ist, genau, zu viel. Für diese Leute, bei denen wir nicht wollen, dass sie durch eine Vorverurteilung Schäden erleiden, die wir ihnen nie ersetzen können, weil so eine Rufschädigung geht einfach nicht weg. Ja, das kannst du halt völlig vergessen, das kannst du auch nicht in Geld wieder gerade biegen, es geht einfach nicht. Nö, das ist weil wir das nicht haben wollen, ja, und weil wir generell auch immer, ja, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, man kann immer sozusagen den zivilisatorischen Grad und auch die Humanität in einer Gesellschaft immer daran gut erkennen, wie sie mit ihren Feinden umgeht, diese Gesellschaft, ja. Und da muss man einfach besser sein. Du hast doch die neuen Star Trek Filme gesehen, ne? Ja. Genau. Jetzt bin ich gespannt auf die Parallele. So, und dann erinnerst du dich doch am Ende des ersten Films ist es doch so, dass alles droht, in diese Singularität gerissen zu werden und sie stoßen halt eben die Warp-Can ab, um ihn explodieren zu lassen, um dann von der Druckwelle davongetragen zu werden. Und er bietet, dann wird dem Bösewicht, obwohl gerade irgendwie alles kurz vor der Zerstörung stand, wird dem Bösewicht die Hand gerichen. Die Hand gebracht, komm her, komm unser Schiff, und er sagt, nö, möchte ich nicht. Und dann stellt, glaube ich, Spock die Frage, so, was soll der Käse denn jetzt? Der ein anderer Spock ist als in der Originalserie, und dann sagt er, hey, wir wollen da menschlich sein. Und das ist halt genau der Punkt, ja. Wir haben uns nämlich irgendwann mal, einfach so ein aufgehört so ein moralisches, so ein humanistisches Grundgerüst entwickelt, genau, aufgehört mit dem Code zu werfen, ja. Und dann halten wir uns auch daran. Und zwar, weil wir besser sind als diese Menschen, ja. Weil wir einfach besser sind. Deshalb machen wir das so. Und deshalb sollten wir es auch beibehalten. Und nicht nur, weil das jetzt irgendwie gerade irgendwie super scheiße war, was da passiert ist, dann wieder zurückfallen in solche vorzivilisatorischen Rachekonzepte. Da geht mir echt immer die Hutschnur, ey. Meine Fresse. Ich hab nicht so gute Laune gerade. Glaube ich gar nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Es werden auch alle immer bescheuerter. Ich höre jetzt auf. Okay. So. Wollen wir noch über ein Bundesland reden? Oder ist einfach ich vorbei? Ja, Baden-Württemberg, komm. Baden-Württemberg. Wer hat denn Baden-Württemberg gesagt? Irgendjemand hat das mal gesagt. Ich habe das immer gesagt. Ja? Ja, ich habe das aus dem Studium. Das hat ein Kommilitone von mir gesagt. Ja. Fand ich sehr witzig, habe ich übernommen. Baden-Württemberg. Nein, ich gebe keine Credits. Baden-Württemberg. Ich bin für eine Sache sehr, sehr dankbar, dass die AfD vor der SPD gelandet ist, um mal diesen Volltrotteln da unten mal zu zeigen, dass ihr, wenn ihr jedes Mal dasselbe Personal, was jedes Mal abblust und total schlecht ist, das fängt ja nicht nur mal Nils Schmied an, sondern auch bei diesem Fraktionsvorsitzenden, der vollkommen irre ist und bekloppt. Wir wollen einfach mal kurz festhalten, indem wir, also ich möchte mal eine kurze Tautologie zum Besten bringen, die alles erklärt, was man zu dieser Wahl sagen muss. Ja, und auch wenn man sozusagen das Vorzeichen da einmal auf Minus ändert, erklärt sie alles, ja. Menschen, die keine Wahlen gewinnen, gewinnen keine Wahlen. Fertig. Ja. Und so ein farbloser Louis, ja? Ja. Wenn ich den morgen schon, ich verstehe auch nicht, das erste, was er eigentlich, also eigentlich zwei Dinge hätte er machen können, damit ich irgendwie halbwegs noch Respekt vor ihm zurückgewonnen hätte nach diesem Ergebnis, ja. Das erste ist, den preußischen Offizierstod wählen. Das zweite ist. Was ist der preußische Offizierstod? Kopfschuss. Der Danke. Zweite ist, also die Selbsttötung, ja. Die preußische. Der zweite ist sofortiger Rücktritt, ja. Stattdessen seiert der immer noch im Fernsehen rum. Hau doch endlich ab, du machst nichts mehr besser. Ja. Nichts machst du mehr besser. Du hilfst allenfalls dabei, dafür zu sorgen, dass die Leute, die hinter dir stehen, den Karren nicht anständig aus dem Dreck ziehen können, weil du nämlich immer noch oben drauf sitzt und die Last vergrößerst. Das Schöne ist, also du hast ja noch die zweite Reihe, diesen Schmiedel, den Fraktionsvorsitzenden, der hat ja sein Mandat verloren. Ist ja nicht mal in den Landtag mehr reingekommen. Also dementsprechend, vor allem, merkt man nach auch, kommen für die SPD sollte mal langsam klar werden, dass so eine, also so liebe SPD, Mustererkennung für Anfänger, in wie vielen Regierungen warst du als Juniorpartner drin und in wie vielen Wahlen nach solchen Regierungen, wo du Juniorpartner warst, hast du positiv abgeschlossen? Nicht gewonnen, positiv abgeschlossen. Jetzt denk mal drüber nach. Ich würde das gar nicht mal daran festmachen. Ich sehe eigentlich das größere Problem, sehe ich darin, das sind halt ist alles so Typ Oppermann. Oh, ja, genau. So einfach so, das wirst du in den Wind stecken. Ja, so nach außen hin, so extrem bürgerliche Fassade, ja. Und irgendwie super abgeklärt, wird auch nie ausfallend, aber ist auch total beliebig schon in seiner Persönlichkeit. Ja. Und es mag sein, dass das alles Menschen sind, die irgendwie gut Arbeit vom Tisch kriegen und auch wirklich irgendwie nach innen vielleicht die ein oder andere Stärke haben, aber die haben einfach an der Außen irgendwie Strahlkraft wie so ein verschimmelter Pfannkuchen. Ja, genau, das 16. Änderungsgesetz zur, weiß nicht, Schweinefleischverordnung gewinnt halt keine Wahlen. Ja, genau, solche Leute brauchst du halt. Solche Leute brauchst du sicherlich, die brauchst du auch in höheren Positionen, aber die kannst du halt einfach nicht. Nicht als Spitzenkandidat oder Kandidat. Die kannst du halt irgendwie nicht unter Scheinwerfer stellen. Das, wo man es gut merkt, charismatische Menschen sind beliebt. Hannelore Kraft, Malu Dreyer. So. Ja. So, ja. Das sind Menschen, die Wahl gewinnen, weil sie menschlich sind. Ja, und sogar, ich meine, das ist auch so ein Kretschmann-Punkt vielleicht, ja. Das ist halt, da habe ich auch so einen interessanten Artikel gelesen von jemandem, der, als er anfing, Journalist zu lernen, glaube ich, erinnert sich noch zurück an Berichterstattung aus dem Landtag, da war halt der Kretschmann ein kauziger Hinterbänkler der Grünen-Fraktion. Und der ist halt immer noch genauso kauzig, ja. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber zumindest kann man sich dazu irgendwie verhalten und dazu irgendwie positionieren, ja. Der Nils Schmied. Bei dem fehlt sogar schon Tee im Nachnamen. Der hat nicht mal. Also ja, das hat nicht mal fürs Tee im Nachnamen gereicht, ja. Ja, so. Dementsprechend. Und wie man das auch immer, also ich kann ja verstehen, dass man möglichst versuchen möchte, nicht so viel anzuecken, damit man sich nicht so viel kaputt macht. Aber es muss doch irgendwie immer. Man muss ja auch kein Arschloch sein, um irgendwie zu polarisieren. Ja, es ist ja gar nicht, Arschlöcher polarisieren eher als Nicht-Arschlöcher, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass man ein Arschloch sein muss, um überhaupt irgendwie zu polarisieren. Das ist ja falsch. Und das, man muss doch erkennen, dass wenn man überhaupt keine Ecken und Kanten hat, dass dann die Leute auch nichts haben, an dem sie sich festhalten können, sondern du versuchst es irgendwie zu greifen, das zarte Politikerhändchen, und es zerfließt dir irgendwie in der Hand. Und du hast am Ende hast du einfach nur irgendwie so Rotz, alten kalten Männerschweiß an den Händen und möchtest dich waschen gehen. Wenigstens hatte die SPD in Baden-Württemberg einen klaren Moment, und zwar die Absage an die Deutschland-Koalition. Ich weiß nicht, diese Hirngeburt eines gewissen Herrn, jemand schrieb der schwäbische Hobbit, der CDU-Wolf. Das fand ich sehr passend. Sehr interessant fand ich übrigens, habe ich Sonntagabend festgestellt, hatte ich tatsächlich noch nie ein Foto dieses Herrn Wolf gesehen bis Sonntagabend. Das finde ich, spricht auch schon für sich. Ja. So, dementsprechend die CDU ist, die haben, ja, 5 Jahre lang hat sich die CDU ja in Baden-Württemberg selbst eingeredet, das war ja nur ein Unfall, das war Fukushima, das war Stuttgart 21, ja, das geht ja alles wieder vorbei. Nein, liebe CDU, ihr habt in Baden-Württemberg das Fantastische vollbracht, dass ihr da einen konservativen Besenstiel aufstellen konnt und der wird gewählt. Problem ist nur, die Grünen hatten einen attraktiveren Besenstiel. Und zwar, der ist konservativ, der ist christlich, der ist ökologisch und trifft halt damit halt einfach die Volksseele dort. Der ist einfach ein guter Landesvater. Wie heißt es noch so schön? Die Volksseele kocht, es riecht nach Wirsing. Ja. Ja. Ein wunderbarer Tweet, den ich mal von vor einigen Monaten las. Ja. Deswegen, die CDU hat sich das halt ganze Zeit selbst eingeredet. Das war nur ein Unfall, das geht wieder vorbei. Mappus, Stunde 21, whatever, geht vorbei. Und dann, boom. Grüne, Zugewinn, CDU, Zwei. Ja, aber man muss auch schon mal sagen, der Mappus war auch schon ein harter Verkehrsunfall. Also, ja. Vor allem, erzählt ihr jetzt gerade so, ja, ich könnte mir wieder gerne vorstellen, die CDU mit programmatisch mitzugestalten, wo ich als CDU als erstes sagen würde, nein, geh weg, verschwinde, zahl deine NBW Schulden zurück, aber halt die Fresse. Wurde der eigentlich mal rechtmäßig verknackt, das mal zurückzubezahlen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Schade, nee. Eigentlich. Hätte gerne mal, also so ein Ministerpräsident mit mehreren Milliarden Euro dem Staat. Das ist ja auch das Schöne, da muss es ja gar nicht mal, also ich finde ja immer, die Korruption muss gar nicht erwiesen sein oder was auch immer, sondern ein Politiker hat halt dann schon verloren, wenn er auch nur den Anschein erweckt, irgendwie korrupt zu sein oder irgendwie Vorteilsnahme oder sonst wie irgendwie so Gemauschel in solcher Hinsicht zu machen, wenn dann auch noch Milliarden von Steuergeldern dran sind und es dann auch noch so, also das Einzige, was man ihm ja zugute hätte halten können, ist, dass er halt diesen Atomausstieg nicht hat kommen sehen und dachte, na, zumindest können wir uns da noch ein bisschen Kohle mit in den Haushalt einstellen oder so. Aber das ist ja mal so in die Luft geflogen, wortwörtlich. Also man muss auch mal sagen, das ist jetzt halt nicht hier ne Rothaus, ja. Ich glaube, die machen irgendwie, das gehört ja auch, ist eine Staatsbrauerei. Ja. Die bringen, glaube ich, irgendwie im Jahr 100 Millionen Euro oder so in die Kasse oder so. Das ist halt mal so ein, es ist schon eine Menge Geld, aber ich sag mal, das geht jetzt in so einem größeren Haushalt eher so ein bisschen unter, ja. Darauf muss, aber wenn man dann halt, also das heißt, wenn das Ding mal vor die Hunde geht, dann ist das halt auch nicht so teuer. Ja. Ja. Aber das kann man jetzt bei so einem Energiekonzern, glaube ich, nicht so sagen. Da sollte man vielleicht schon eher so ein bisschen die Finger von lassen, wenn man das in also wenn es dann tatsächlich einfach so am Markt ist und so ein ganz normales Unternehmen sein soll und man da nicht irgendwie die, so wie früher noch, die Wirtschaft auch ein bisschen steuern kann oder ein bisschen mehr steuern kann. Ja, aber diese Erklärweise oder die Selbsterklärung der CDU ist deswegen schon verpufft, als dieses Stuttgart 21 Referendum gab. Ja, in Stuttgart waren sie auch nicht mal knapp, also waren sie knapp dafür oder so. Und im Rest Baden-Württemberg waren sie alle für Stuttgart 21. Ja. Da, spätestens da ist diese Seifenblase der CDU-Erklärung halt explodiert. Oder geplatzt. Also, deswegen, die CDU, es ist halt, also wir haben, also deswegen, wenn Grün-Schwarz kommt, dann haben wir einfach eine konservative Regierung in Baden-Württemberg seit 45. Hat sich da nichts geändert. Es ist einfach nur ökologischer geworden. Also Benz produziert halt jetzt Elektroautos. Mehr hat sich nichts geändert. Und es gibt in der Kehrwoche jetzt Bio-Spielmittel. So. Das, ja, FDP wieder drin, aber das ist halt auch irgendwie, das ist halt. Nein, aber es war ein großes Bundesland schon immer für die FDP gewesen. Die heißen ja auch, haben ja auch die Zusatznamen Deutsche Volkspartei da. Also das ist ja, die haben ja auch, ist so. Ja, ich weiß. Ist immer wieder verwunderlich. Jedes Mal, wenn man das liest, so. Ja. Ja, und also ist halt, da haben die halt eine längere Tradition, dass sie denn da auch, also das habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass sie das, also auch schon nach der letzten Wahl habe ich gedacht, das wird das nächste Mal. Das war jetzt einfach nur diese krasse Zurechtstutzung, da sind die halt mal irgendwie über Klingen gesprungen, aber das. Die große Frage, die sich irgendwie so ein bisschen jetzt stellt, ist für die Grünen, was machen sie jetzt mit dem Kretschmann? Der jetzt halt jetzt, also der hat jetzt dicke Eier. Der kann jetzt nochmal. Was bedeutet es für eine Partei, die prinzipiell ein anderes politisches Grundverständnis, zumindest die Führungsebene hat, als Kretschmann. Na, sie muss jetzt, ich glaube, sie muss ihn gewähren lassen und ihn machen lassen. Ne, das definitiv. Eine andere Möglichkeit, anders kannst du es gar nicht verkaufen. Das wäre auch, glaube ich, einfach falsch den Wählern gegenüber. Das haben wollen. Aber kurze Frage, ein Entwurf. Sie haben das ja selber auch mit Palmer gemacht in Dingsi. Und der hat ihn der tanzt ihn ja förmlich auf der Nase herum. Ja, jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Ja. Der gute Herr ist ja nicht mehr der Jüngste. Und man muss halt irgendwie einen Nachfolger aufbauen. Ja? Man darf den aber nicht zu kompletter politischer Beliebigkeit verkommen lassen. Sondern muss den auch schon eigene Akzente setzen lassen dürfen, können, wollen, müssen. Und ihn oder sie einfach irgendwie nach vorne pushen in so einer gewissen Eigenständigkeit. Allerdings, und das ist ganz wichtig, unter der Einbeziehung von Winfried Kretschmann. Sonst geht das Ganze wieder hinten los. Da muss man an einem Strang ziehen, nur dann geht das alles vernünftig und dann musst du auch versuchen, da die ganze Partei zu einen. Und deshalb würde ich nämlich gerade sagen, das wurde nämlich bei Boris Palmer nicht gemacht und der wird natürlich versuchen, sozusagen da irgendwie ins Game einzusteigen, wie man heutzutage so schön sagt. Aber das muss halt verhindern werden. Also der wird es, glaube ich, wieder überdrehen und dann würden die halt das halt wieder zugrunde gehen. Also wenn man hat jetzt die Möglichkeit, da was Vernünftiges aufzubauen, was auch noch länger hält als Kretschmann, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dann muss man das aber ganz behutsam angehen, versuchen die ganze Partei mitzunehmen, auch mit Kretschmann. Ich meine, der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, der weiß auch ganz genau, dass er nicht mehr 20 Jahre machen wird. Und der ist über 70 mittlerweile, oder? Weiß ich nicht. Jetzt, bevor ich was dem armen Mann was Falsches tue, aber ich glaube, der ist alt. Der ist 48 geboren. Das sind 2016 minus 1948, 68. Das heißt, der ist am Ende der Legislaturperiode 74. Bullshit. 53. Ja, je nachdem, wann er Geburtstag hat. Ja, ich glaube, Dennis, ne? In Bitterfeld wärst du auch in der Perspektivlosigkeit. Ja, das habe ich ja schon vorhin gesagt. Ja. Also die Grünen müssen da was machen. So. Aber sie können es auch. Sie haben es in der Hand, bin ich der festen Überzeugung. Allerdings muss man es dann so schlau machen, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Aber ich bin ja leider kein Politikberater. So, dann das könnte ich mir jetzt die Taschen voll machen. So, dann haben wir koalitionsmäßig, genau, ich erwarte so schwarz-grün, also grün-schwarz sein. Ja, glaube ich auch. Die Kiwi-Koalition, wie ich heute gelernt habe. Ja, genau. So, ich glaube, damit wird die CDU leben können. Die CDU kann das wahrscheinlich gut unter Modernisierung verkaufen, wenn sie es klug macht. Ja, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sie es nicht tun sollen. Ja. Das ist irgendwie so das Mindeste, was sie da noch rausretten können. Ja. Und deshalb einfach machen. Ich glaube auch die. Ich glaube auch tatsächlich, die haben jetzt so langsam irgendwie so die Talsohle erreicht. Ja. Viel geht da nicht mehr. Genau. AfD in Baden-Württemberg. Ja, da wird mich eigentlich nur 15% erschreckend. Nee. Das sind nicht die 15% erschreckend, sondern die zwei Direktmandate in Baden-Württemberg. Mannheim Nord und. Die zweiten Nord habe ich vergessen. Pustelberg. Pustelberg, vermutlich. Pforzheim. Pforzheim, ja, Pforzheim. Mhm. Zwei Direktmandate. Und was sind sie jetzt? Drittstärkste Fraktion und haben damit einen Landtagspräsidenten. Ja. Damit kann man halt nicht, das Problem werden wir auch gleich in Sachsen-Anhalt haben, wie der Herr Hesselhoff meinte, naja, wir haben da ja Erfahrung mit Geschäftsordnung und so. Das funktioniert halt nicht bei einer Fraktion, die einen Vizepräsidenten stellt. Den kannst du halt nicht mit Geschäftsordnung-Tricks austricksen. Ja, und da sind auch einfach 15% zu viel. Also da müsstest du so stark die Rechte der Fraktion beschneiden. Das ist mit Minderheitenschutz nicht vereinbar. Also das funktioniert nicht. Was ist also Wählerwanderung eigentlich? Ja, Wählerwanderung ist nämlich das Schlaue. Sehr viele, also natürlich nicht Wähler, klar, aber dann fast genauso viele CDU-Wähler sich rangezogen. Ja. Ich habe so immer mehr den Eindruck, dass sich der AfD hier, die AfD einfach, also da kam und kommt halt auch einfach echt viel zusammen, was gerade so in deren Hände gespielt hat. Ja. Sicherlich auch die Schwäche der CDU und dass man sich da halt einen anderen Kandidaten gewünscht hat. Ja. Aber auch, aber also von allen Parteien sehr viel, auch von der SPD. Ja. 90.000 Leute, CDU 190.000. Selbst die CDU, so hat Verhältnis ja, wenn du die Grafik oben siehst, die CDU hat in allen Parteien verloren, außer an die SPD. Von der SPD hat die CDU nur noch Leute dazu bekommen. Von der ja, SPD. Ja, genau. Jetzt wird das so verschissen. Ja. Also von allen Parteien, also die SPD hat grundsätzlich in alle Richtungen verloren. Nirgendwo ein Zugewinn. Was auch echt kein Wunder ist. Also Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Tränenwreck. Ja. Wie man so schön sagt. In der Tat. Ja, hier wird gerade auch so schön gesagt, wenn die Analysen für die Koalitionswahrscheinlichkeiten hinhauen, ist am Ende für die CDU ja gar nicht so übel gelaufen. Gut, ja. Gute Aussicht auf zwei zusätzliche Regierungsbeteiligungen. Ja, ist richtig. So. Aber das ist dann auch so ziemlich das Einzige, was die CDU irgendwie, also das ist auch, also ich würde auch gar nicht mal sagen, dass das so ein großer Gewinn ist. Vielleicht ja. Baden-Württemberg noch am ehesten. Ja, Baden-Württemberg ist halt so ein Man muss ja im Kontext sehen, dass die CDU ja halt in Großstädten einmal komplett durchverloren hat in den letzten Jahren. Also ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die CDU überhaupt noch eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister stellt. Vielleicht höchstens ein. In Dresden bin ich mir gerade unsicher, ob das. Was ist denn in Frankfurt am Main? Frankfurt am Main ist grün. Oder rot. Aber nicht CDU. Sind die jetzt grün? Irgendwas war da, Frankfurt am Main. Bestimmt jetzt grün. Sind zu reich, um Sozials. Nee, die haben. Nee, Peter Feldmann, SPD. Ja, genau. Hatten die nicht ziemlich lange CDU-Bürgermeisterin oder so? Ja, Petra Roth, die war ja gefühlt Jahrzehnte dort. Ja. Also 95 bis 2012. Ja. So. Also in Städten hat die CDU ja massiv verloren. Ja. Und das merkt man halt auch weiterhin. Das heißt, die wird sich halt nur über Flächenländer halt retten, so machtpolitisch. Also, aber das ist auch keine Zukunft. Das ja, ist doch, natürlich ist das keine Zukunft. Das ist doch bescheuert. Also wenn sie das machen, das kommt doch dem Selbstmord gleich. Das ist doch irgendwie verrückt. Ja, also gibt es noch irgendwas zu Baden-Württemberg zu sagen? Ja, nicht so wirklich. Also die Fragen, die mir im Kopf geistern, die kann man im 6. Anhalt besser besprechen. Die sich jetzt die AfD als drittstärkste Fraktion ergeben. Wollen wir einfach Sachsen-Anhalt machen? Ja, kommen wir nach Sachsen-Anhalt, wo die AfD. Sachsen-Anstalt, wie ich sagte. Sachsen-Anstalt, ja. Zweitstärkste Fraktion. Ein Bundesland, Fraktion. Dessen Abkürzung SA ist. Clemens Schrimpel schrieb auf Twitter, dass es jetzt auch in Deutschland Flyover-Staaten gibt. Ja, fand ich hervorragend. Bei uns ist ja weniger Flyover, sondern Fly-Through Drive oder Train-Through. Das Land, das man nur aus dem ICE kennt. Ich bin Intercity zurückgefahren, ja. Also, oho, über Magdeburg. Ja, ich bin sogar in Stendal. Einmal die Altmark. Aber ich bin erster Klasse gefahren, ja. Da ist der Pöbel, ist gar nicht zu mir gekommen. 24,2%. Nur 5 Prozentpunkte hinter der CDU. Eine lustigerweise für 2016 überraschend nur ein 5-Parteien-Parlament. Das ist selten. Oder auch knapp, ne? Also ja. die Grünen hätten auch rausfliegen können. Ja. Irgendwie. Und jetzt braucht es in Sachsen-Anhalt eine Art Notstandsregierung. Weil in Sachsen-Anhalt haben sie jetzt drei Möglichkeiten. CDU und SPD regieren in der Minderheit, als große Koalition, toleriert von Linke und Grüne. Die CDU kriegt das voll Wunder hin, um ihren eigenen Stock aus dem Arsch zu kriegen und kriegen dazu die Grünen mit zu regieren, in einer Art stabilen Regierung. Weil die Grünen, also ich würde den Grünen ja empfehlen, Sachsen-Anhalt, die Lage komplett auszunutzen. Weil egal wie es rauskommt, das sind die, die halt den jetzt gerade so den goldenen Schlüssel in der Hand halten. Weil die können halt sagen, so, die können halt ein bisschen jetzt Druck machen. Also, ja, so rein machtpolitisch können die auf jeden Fall in der Regierung auf was reißen, ja. So. Eine Frage. Und Variante 3, die am unwahrscheinlichsten ist, ist schwarz, rot, rot. Quasi die. Schwarz-Lila. Schwarz. Schwarz-dunkelrot. Also die große Koalition in Ostdeutschland quasi. Ja. CDU und Linkspartei. Magdeburger Modell Version 2. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, da liegt es einfach wirklich nur an der CDU. Und an dem Selbststolz von Hasselhoff. Ich meine, der Hasselhoff kann auch mal abtreten, ne? Also. Ja, also das ist auch so eine Frostfresche. Sag mal, Dennis, immer diese Beleidigung hier, was soll denn das? Und dann immer auf die ganzen Körperlichkeiten einzugehen. Ja, aber guck mal, wie bedröppelt der mal reinguckt. Als hätte er ihn gerade irgendwie, weiß nicht, als wäre ihm gerade der Teddybär weggestorben. So guckt er den ganzen Tag durch die Gegend. Der sieht aus wie so ein Wendeverlierer. Ich finde ehrlich gesagt, der sieht ein bisschen aus wie Michael Müller, aber. Also, Michael Müller hat noch durch die Brille halt nochmal so einen. Was ihm da, was gewinnt. Es gibt die Frage im Chat danach, was wohl die FDP, die AfD bekäme, wenn es Neuwahlen gäbe. Es wird keine Neuwahlen geben, das glaube ich nicht. Es wird die Neuwahlen werden in Sachsen halt, da wird alles gegeben, dass das nicht passiert, weil bei Neuwahlen wird die AfD stärkste Kraft bei Neuwahlen. Punkt. Neuwahlen spielen der AfD komplett hinein. Die AfD wird jetzt alles tun dafür, um Chaos, Destruktion zu stiften. Die AfD muss nicht mal den Anschein wahren, irgendwie produktiv zu sein, muss einfach nur das bisschen Unrat sehen, ein bisschen Unruhe stiften. Und also die AfD, denen spielen Neuwahlen in die Hand. So. Ich glaube auch, die wird es nicht geben. Ich glaube auch ganz im Ernst. Ich glaube ganz im Ernst. Also bevor es Neuwahlen gibt, gibt es eine Minderheitsregierung, Schwarz-Rot. Meinetwegen ist auch das ist auch halt das heißt, nur eine geschäftsführende Regierung. Das will man halt in Deutschland irgendwie nicht, weil man aus Weimar um Beklopptheitsgründen. Weimar ist 100 Jahre her. Aus Beklopptheitsgründen, das funktioniert anderen auch ganz gut. Also das ist jetzt ja auch nicht so, als könnte man sich da irgendwie keine Mehrheiten suchen zu gewissen Themen. Aber was der Hasselhoff jetzt gerade macht, so auf dem Motto, naja, wir haben ja Erfahrung mit der NPD gehabt, die war ja auch mal im Landtag. Ja, aber wie viel Prozent hatte die AfD damals? NPD. NPD? Die NPD damals? Ein paar Prozentpunkte? Die drei ja, Hansel? Das kannst du ja vergessen. Also das ist ganz anders. Die stellt jetzt nicht nur, die stellt jetzt die zweitstärkste Fraktion. Die ist oppositionsführend. Das ist nochmal weite, das sind einfach Rechte mit und Rechte mit verbunden. Die ist jetzt in allen Rundfunkgremien, also es fängt an, die sind bei Rundfunkgremien. Die ist bei allem, wo der komplette Landtag wiedergespiegelt wird, in allen Gremien. Also von Bundesversammlung bis Rundfunkräte ist die AfD jetzt mit drinnen. Und du kannst jetzt nicht anfangen, wie so Diskussionen, naja, wie könnten wir jetzt Gesetze so biegen, dass die AfD nicht reinkommt, aber unseren eigenen Einfluss, bla, das funktioniert nicht. Du musst entweder jetzt komplett jetzt die Gremien kappen, also für komplett verloren aufgeben, um die AfD zu verhindern, oder du musst akzeptieren, dass diese AfD jetzt da drin ist. Lass die mitmachen. Ich habe es vorhin schon angesprochen und hier ist ganze 24 Sitze hat die AfD. 24 Sitze. Kein Mensch hätte jemals gedacht in Sachsen-Anhalt, dass die Listen auf Platz 24 ziehen. Haben die genug Listenplätze eigentlich besetzt? Das ist die andere Frage. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Das hat man irgendwie schon gelesen und alle machen sich aber lustig. Aber da werden jetzt so viele Loonies und maximal Bescheuerte aufdrehen. Das wird einfach nicht lange gut gehen. Es muss halt nur auf der anderen Seite schlagkräftige Leute geben, die da sozusagen mit in die Kerbe hauen. Ja, definitiv. Aber andererseits, gerade in Sachsen-Anhalt, also die AfD-SA wird sich, glaube ich, sehr gut selbst zerlegen. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass der Poggenburg den Laden zusammenhält aus irgendwelchen Gründen. Das irgendwie hinbekommt. Dann sehe ich. Nein, aber mit dem geht's doch schon los. Ja, der hat seine Ausfälle. Ja, genau. Aber der ist halt durch Höcke geschützt. So. Ja, nein, aber der wird halt öffentlich für die AfD-SA sprechen. Ja. Aber und der wird auch öffentlich sichtbar sein für die AfD-SA. Ich möchte jetzt auch ganz oft AfD-SA sagen. Ja, aber das war ja doch schon vorher und hat ihm jetzt nicht geschadet. Oder sichtbar, also sichtbar hat es den nicht geschadet. Nein, das kommt immer erst in der parlamentarischen Arbeit, weil die nämlich da erst zeigen, wie inkompetent die wirklich sind. Ja, da hatte Ursula von der Leyen, von die gerade 300 Gummi-Respektpunkte gewonnen hat in ihrem Auftritt bei Anne Will, in dieser Lässigkeit, wie sie die von Storch vorgeführt hat. Ja, das stimmt. Das war gut. Und man sagt so, na jetzt gibt es halt Landtagsprotokolle. So, hahaha. Ja, aber du merkst aber auch in Sachsen, wo die AfD drin ist und wirklich parlamentarischen Müll verzapft. Dann tut's nicht. Nein, aber das ist halt, das ist die Sache, das ist halt, weil das da halt, wir reden wieder von Flora und davon. Kurze Frage, ist eigentlich die AfD in Sachsen in dieselben Räume wie die NPD eingezogen nach der Wahl? Das würde halt zumindest die Pressemitteilung erklären. Keine Ahnung. Müsste man mal rausfinden. Ist die. Also ich war jetzt nur einmal im Sächsischen Landtag. Ich war auf der Ebene der NPD, die total hässlich eingerichtet war auch zudem. So einfach so 90er. Die FDP da früher? Die NPD. NPD? Nee, war nicht die, ist nicht die NPD, wo die FDP davor war? Oh, das weiß ich nicht. Also irgendwo war mal so ein Gag mit FDP und NPD. Aber ich weiß nicht mehr, ich kann das nicht mehr einordnen. Ist auch egal. Ja. Das trifft da schon, also wir waren wieder bei Flora nochmal, ja, und das mit dem Boden, der sozusagen gedüngt genug ist, da kann so, also in der, sagen wir mal, Region, ohne jetzt nochmal Ostdeutschland sagen zu müssen, können solche Ideen und solche Politik kann da gut keimen und kann da auch gut gedeihen. Aber das wird halt die FDP bundesweit, die AfD bundesweit, Entschuldigung, die AfD, wir bitten das aber auch gerade ständig. Die AfD bundesweit halt ziemlich in Misskredit bringen, sodass auch am Ende wegen dieses Negativtrends im Bund dann auch die AfD-SA durchaus darunter leiden will. Ich glaube nicht unbedingt, dass die weggehen. Ich halte das, diese so, oh, die gehen schon wieder weg, diese Protestpartei und so. Die ist ja auch nicht weggegangen. Nie. Ja, das ist halt irgendwie immer so ein Wunschdenken. Das kann man jetzt halt, also da wird halt genug Handel geben, die sie wählen. Ja, das ist halt. Ich weiß nicht, das ist halt wie, ich weiß nicht, wenn ich in meinem Garten, ja, Salat anbaue und es kommt die Schneckeninvasion, ja, dann sage ich auch nicht, ja, es geht schon wieder weg, ist doch jetzt auch scheißegal. Aus dem Abendland die Schnecke. Ja, wenn ich das mache, dann habe ich halt irgendwie einfach, kann ich halt keinen Salat mehr ernten im Sommer. Also das ist halt völlig bescheuert. Nichts geht von alleine irgendwo wieder weg, ja. Vielleicht die Sonne, aber auch nur, weil sich die Erde um sich selber dreht. Aber das halte ich für eine bizarre Annahme. Ja. Also ich bin gespannt, was jetzt passiert, weil die CDU muss aus ihrer Haltung rauskommen, dass wir sind Überstaatspartei. Wir machen das ja schon seit 25 Jahren. Wir wissen ja, wie das geht. Wir haben ja das bisschen NPD haben wir ja auch überstanden. Dieses, ja, aber es gibt ja kein rechtes Problem, sondern das ist ja so ein Protestparteiphänomen. Nee, die CDU muss einfach ganz klar bekennen, Sachsen-Anhalt hat ein Nazi-Problem. Das wird für Sachsen-Anhalt die nächsten 5 Jahre, ich würde Sachsen-Anhalt die nächsten 5 Jahre keine Image-Kampagne empfehlen. Aber das wird einfach nur lächerlich. Aber wie kriegt man denn, das interessiert mich jetzt mal, wie kriegt man es denn hin? Ich weiß nicht, ich muss noch mal kurz überlegen, wie ich die Frage formulieren soll. Fällt dir noch ein Zwischenthema ein? Nee, ich habe eigentlich mal Aspekte eingebracht, dass ich Sorge habe wegen Rundfunkrat und so. Weil es ist dasselbe in Polen. Da war die Recht und Gerechtigkeit. Kein Tag an der Macht, da war schon der Rundfunkchef abgesägt. Ja, aber da hat man ja einfach den Rundfunk zum Staatsfernsehen gemacht. Ja. Indem man halt den Rundfunkchef dann auch direkt dem Finanzminister unterstellt hat. Ja. Dem Kulturminister. Ja? Dem Bildungsminister? War es nicht der Finanzminister? Oder Finanzminister, ich bin mir gerade unsicher. Ja, aber, also man hat sie ein Ministerium unterstellt, ja, genau. Das war da nicht Punkt. Mhm. Ja, aber das musst du in Deutschland nicht machen. Das reicht ja, dass du bei den nächsten Wahlen des Intendanten und dann so Alarmsaal anfängst. Einfach das so wie Schimmel, das, aber sie einfach vorarbeitet. Also wirklich interessant. Also ich glaube jetzt einfach mal, die nächsten Jahre sind einfach in Ostdeutschland verloren. Da, das wird so ähnlich weitergehen. Wirklich interessant werden, glaube ich, erst. Sollen wir den Soli einstellen dafür? Die nächsten Bundestagswahlen. Nee. Wir können den Soli generell mal einklappen. Oh, nee, wir machen wie Griechenland auf so ein Sperrkonto. Nee, ja, also, nee, Bundestagswahl, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht voraussehen, weil das hängt, also da kommen wir jetzt zum bundespolitischen Response. So, SPD. Wir haben da einen Bundesvorsitzenden der SPD, der sich mit mal so einigen Kilo Patex an diesen Parteivorsitz gekettet und geklebt hat und festbetoniert hat und da partout nicht weg möchte. Also, wie der sich meint, halten zu können, der ist in Baden-Württemberg, ist die älteste Partei Deutschlands. Das ist eine Partei, die vor Stolz, also selten nicht, also die vor Stolz humpelt. Regionale Splitterpartei in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Und das bisschen Malu Dreyer hinter sich jetzt der Sigi klemmt, so nach dem Motto, ja, aber Malu Dreyer, ja, Malu Dreyer hat trotz dir, also nicht wegen dir oder nicht mit dir, sondern trotz der Bundes-SPD, Bundesvorsitzende, ja, der rumlaviert. Das ist seine letzte Chance. Wie viel der letzte Chance ist das denn jetzt? Nee, ich glaube tatsächlich, das ist seine letzte Chance und ich glaube, er weiß das auch. Bezweifle ich. Alles seine weitere und schon seine Kanzlerkandidatur. Wird davon abhängen, wie er es jetzt schafft, damit und auch mit der AfD umzugehen und das weiterzumachen und wie er es auch schaffen kann, sich auch im Rahmen dieser Koalition vernünftiges Gehör zu verschaffen, indem er nicht einfach nur Leuten nachrennt, sondern es jetzt zum ersten Mal in seiner ganzen politischen Laufbahn schafft, ein eigenständiges Projekt auszuheben. Das länger als 2 Tage hält. Genau, und das nicht irgendwie so wie die Schulreform, die man irgendwie übers Wochenende selbst geschrieben hat in Niedersachsen. Munkelt man ja bis heute, dass es so war. Ja, aber der Typ steht morgens auf, hat eine Idee, findet die so geil, dass er das sofort rausblasen lässt. Das ist, und am Nachmittag so, ach ja, man könnte es sich nochmal anders überlegen. Das ist aber die letzte, das ist seine letzte Chance. Und ich glaube, er weiß das auch ganz gut. Ich unterstelle Sigmar Gabriel ja nicht, dass er doof ist. Ich glaube, deshalb wird seine Motivation diesmal ganz anders sein, als sie es bisher war. Und da muss er wirklich inhaltlich, also es muss ja nicht nur mit die Menschen, also das Problem ist, Sigmar Gabriel hat 2 Probleme. Einerseits, die Leute halten ihn für ein arrogantes Arschloch. Er ist einfach überheblich. Ihm fehlt einfach so ein bisschen die Sozialkompetenz. Und das zweite Problem ist, dass halt die SPD unter ihm zu keiner Schärfe kommt. Also weniger Schärfe im Sinne von also Augenbrennen, sondern halt so eine Profilschärfe, sondern das ist halt so ein Gewackel, so eine Unschärfe, so ein Bewegen zwischen einer Kanzlerin, die mehr SPD ist als die Kanzler vor ihr. Ja, aber trotzdem finde ich, man kann da schon eine Linie in den letzten Jahren erkennen, das ist einfach konsequenter Stillstand. Ja, okay. Keine Veränderung irgendwo, das ist mal hier ein Akzent gesetzt, mal da ein Akzent gesetzt, mal auch mal was ganz Gutes durchgebracht und dann wieder eingeknickt und wieder ganz viel Quatsch gemacht. Aber im Wesentlichen ist das Stillstand politischer Natur sowohl vom Inhaltlichen, auch vor allem vom Personellen, von der personellen Besetzung her, und alles andere. Das heißt, und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn er sich jetzt irgendwie noch einen konservativen Berater dazugeholt hat. Hat er. Ja, war doch jetzt hier neulich erst. Da war doch vorher bei Springer irgendwie. Ah, habe ich dich und, bekommen, das und hat der nicht auch mal irgendwas mit Jenny irgendwas zu tun gehabt? Also ich weiß nur, egal. Dass, also der Bildberater, der im Wahlkampf war, der ist ja nach der Wahl direkt wieder weg, zur Bild zurück. Hat total geholfen. Wissen wir alle. Oder kam jetzt einer von Bertelsmann? Ich weiß gar nicht. Aber irgendwie, es kam auf jeden Fall noch ein konservativer Neuer dazu. Ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, egal welcher politischer Couleur sozusagen sein persönlicher Chefberater ist, wenn dieser Mensch nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann wird er ihm sowas oder sowas ähnliches schon gesagt haben. Ja, ist die Frage halt nur, wie lange der Mann durchhält. Und dieser Mann, der dafür bekannt ist, mit Aschenbechern durch die Gegend zu werfen. Ja, das war früher, vor seiner Fall. Also vor vielleicht früher. Ja. Vielleicht haben. Also in einem alternativen Universum. Ja. Könnte es so gewesen sein, dass jemand behauptet hat, der dortige Sigmar Gabriel habe darüber nachgedacht, mal geträumt zu haben, einen Aschenbecher geworfen zu nach haben. Nach Menschen geworfen zu haben. Vielleicht auch nur unfreiwillig in deren Richtung. Ja. So genau weiß man das nicht. Die Geschichten sind ja immer unterschiedliche. Aber das sei auf jeden Fall schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Weil in der Zwischenzeit Dinge passiert sind, die möglicherweise kausal dafür gesorgt haben könnten, dass nun etwas anderes, also dass das jetzt, dass sowas nicht mehr entstehen kann, weil eventuell man jetzt die Möglichkeit hat, andere Bewältigungsstrategien in Betracht zu ziehen. Vielleicht. Vielleicht. Aber nur beim Mond, beim Vollmond. Ja, selbstverständlich. Ja, aber also, man muss halt, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, die SPD muss sich erneuern. Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber die hat halt, die hat nie ein, also du kannst ja, Sigmar Gabriel hat ja, als der Parteivorsitzender wurde, macht ja was nicht Unschlaues gesagt, sondern sagt so, diese Hartz-IV-Reform mag zwar aus irgendwelchen Gründen richtig gewesen sein, aber die war für die SPD beschissen. Darum müssen wir jetzt die Folgen bekämpfen, die da sind. Aber ja, aber da ist halt das passiert, was Sigmar Gabriel schon immer war. Wenn er halt mal so einen lichten Moment hatte, dann... Nee, da hatte Matthias, wie heißt der, wer sein Regelschreiber? Hier sein Staatssekretär. Machnik. Machnik. Wenn der halt mal einen schlauen Moment hatte. So war es ja. Okay, Machnik hatte einen lichten Moment. Ja. Auch wenn, das Problem ist halt, der Gabriel liefert halt einfach nicht. Ja. Wie Hermes halt. Ja, genau. Ja. Ja, aber deswegen, aber dann, das kannst du ja einen Parteivorsitzenden haben, der nach dem Wind agiert. Aber dann musst du ja eine zweite Reihe haben, die noch irgendwas darstellt. Aber die zweite Reihe ist nicht sichtbar. Du hast, welcher SPD-Minister und Ministerin fällt jetzt auf, die sagt so, die hat einen positiven medialen Impact, wo auch wirklich nur Positives zurückkommt? Also, so ganz generell gibt es nicht, aber ansonsten bin ich ja Freund von sowohl Manuela Schwesig als auch von Heiko Maas. Ja, ich auch, aber die sind halt in ihrer Fachpolitik gefangen. Die trauen sich nicht raus nochmal. Ich glaube nicht, dass sie mit trauen. Ich glaube, die können aber nicht. Du hast doch gesehen, wie schnell der Maas zurechtgestutzt wurde. Ja, okay, ja. Also. Ja, genau, das kommt dazu, dass du halt ein Parteivorsitzender hat, der einfach. Also. Ja, genau. Der Raum ist halt ist. Ich sag mal, ist ja ganz schlimm. Aber man kann ja auch mal. Das war jetzt total unnötig, aber. Nein, man kann ja Quatsch machen, man kann auch mal daneben liegen. Der hat so einen Alleinvertreteranspruch, dieser Gabriel, der unnötig ist. Aber man kann ja auch mal falsche Sachen machen, man kann ja auch mal irgendwie Quatsch machen, man muss dann auch nicht, ich verlange auch von keinem mit mir immer 100% über in allem eine Übereinstimmung. Das ist halt allem Gulag mit bereits. Aber Oder im Gulasch. Es gibt halt so einfach so gewisse Verhaltensweisen, die man nicht an den Tag legen sollte. Und dazu gehört irgendwie so ein völliges öffentliches Demontieren eines Ministers, nicht nur aus dem eigenen Kabinett, sondern auch aus der eigenen Partei. Das ist halt völlig, also so völlig bescheuert. Da ja. Das ist halt so mit so wenig Fingerspitzengefühl wie Homer Simpson in der Folge. Die Folge ist eigentlich egal. Nein, in der Folge, wo er von zu Hause arbeiten darf, weil er so viel zunimmt, dass er als behindert geht. Oh, die Finger, die sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Drücken Sie jetzt mit der ganzen Hand auf die auf die Tastatur. Ja. Die Fettwandsmütze. Ja. Ja. CDU. Angela Merkel macht's nochmal. Definitiv. Nee. Doch, nee. Was? Nee. Nein. Was soll die denn, jetzt aufhören? Der ist doch, da kommt doch nichts dahinter. Angie, hör auf mich, hör auf. Lass gut sein. Die Frau hat jetzt tatsächlich mal geliefert, ja. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich es ihr nie zugetraut habe. Ja, das ist und das so Schlimme. so einen unfassbar genialen Schachzug gemacht. Ja. Diese Frau nach 2005 diesen völlig bizarren, maximal neoliberal, ja, asozialen Wahlprogramm aus Leipzig. Ja. Dann über ein jahrelanges, wir machen das mal irgendwie so, auch immer so mit so einem gewissen, ja, was auch immer so ein, wie nennt man das denn mal, so eine gewisse norddeutsche Schulterzuckhaftigkeit an sich hatte, sich ja irgendwie so durchlavieren und irgendwie für nichts stehen und irgendwie aber trotzdem irgendwie so die Arbeit halbwegs machen, aber dann weiß ich auch nicht und irgendwie schon irgendwie ein bisschen doof sein und ein bisschen und mal wieder irgendwie so ein bisschen, also immer so Merkeln halt, wie es gemacht hat. Dann mit einer Entscheidung, mit einem Schlag zur großen Humanistenkanzlerin aufzusteigen, ja, die sie natürlich auch in den letzten Monaten nicht immer unbedingt war, weil sie auch Entscheidungen getroffen hat, die sie aber... Türkei gerade, aber hey. Aber trotzdem... Ja, der eine fucking diesen Imagewandel so hinzubekommen, das und sie wird, da, wenn sie es jetzt gut sein lässt, ganze Riegen von PR-Beratern haben feuchte Hosen bekommen, wie sie. Ja, und ich sag dir, wenn sie das jetzt gut sein lässt und so und das dabei gut belässt, wird auf Ewigkeit ein ähnlich gutes Licht auf sie leuchten wie auf Willy Brandt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Das Problem ist nur. Und das wird sie nicht tun. Die ist zu schlau. Warum soll sie? Ja, aber dann müssen sie aber jetzt anfangen, jemanden aufzubauen. Da ist ja keiner. Du könntest ja, das Problem ist, da wäre jemand gewesen, wenn Julia Klöckner. Das wäre der Angst gewesen. Brauchst du nicht, Quatsch, Unsinn. Es war, wer soll denn da kommen? Schäuble will es machen, der ist aber zu alt, da kannst du Thomas de Maizière hinstellen. Das ist jetzt kein großer Supermann, aber das ist, also Thomas de Maizière, sag ich mal einfach, ist halt so ein völlig durchschnittlicher CDU-Kanzlerkandidat. Viel falsch machen kann man da nicht aus deren Sicht. Also die haben das ist der zweite Schritt. Das Problem ist, dass nach Angela Merkel wird ein Horst Seehofer sagen, so, jetzt ist die CSU dran. Die CSU, also Angela Merkel muss eigentlich nur so lange weiter regieren, um Horst Seehofer zu überleben. Es wird, und da glaube ich ganz fest dran, es wird niemals einen Bundeskanzler geben oder eine Bundeskanzlerin, die CSU-Mitglied ist. Das darum geht es ja gar nicht. Es geht um den Kanzlerkandidaten. Not gonna happen. Und auch da glaube ich, Horst Seehofer ist zu klug, als sich das anzutun. Nee. Ich habe nie gesagt, dass es Horst Seehofer selber macht. Aber Horst Seehofer wird darauf bestehen, dass der nächste Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidat... Wäre Andi Scheuer oder was? Nee, weiß nicht, hier die Ilse Aigner. Andi Scheuer, der alte Promotionsbetrüger. Wie, wo darf er sich nur Doktor nennen? In Schleswig-Holstein? Ich weiß es nicht mehr. Und in Tschechien, tschechischer Doktor. Ja. Aber Horst Seehofer wird es natürlich nicht selber machen. Der ist ja nicht dumm. Aber Horst Seehofer wird darauf bestehen, dass nach Angela Merkel ein CSU, die Kanzlerkandidatur an die CSU geht. Und das wird die CDU und das wird Angela Merkel nicht erlauben. Und da ist Angela Merkel am Ende auch weiterhin die Machtpolitikerin, die sie immer schon war. Lieber gewinnt sie nochmal 2017, verabschiedet sich nach einem Jahr und holt sich einen CDU-Nachfolger. Glaube ich nicht. Ich glaube, Merkel hört auf und ich glaube, es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, wenn die Wahlen dieses Jahr rum sind, das sind ja noch hier, ne? Hier MacPom, Berlin und September. Und genau, und hier sind noch Kommunalwahlen in Niedersachsen. Wenn die Wahlen rum sind. Schweinewahlen in Niedersachsen, das interessiert keinen. Wenn die Wahlen rum sind, dann werden die ersten Fragen auftauchen, was denn jetzt mit ihr ist und ob sie denn nochmal kandidieren wird. Und dann denke ich mal, wird es sehr zügig, so in einem Jahr ungefähr, auch immer eine Antwort geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach so aufhört. Dass sie wird dann, sobald sie an dem Tag, an dem sie sagt, dass sie nicht kandidieren wird, sofort lame duck und dann explodiert die CDU. Es ist doch viel geschickter, auch einfach aus einer Ordnungsliebe, also der Liebe zur Ordnung, lieber nochmal die Wahl zu gewinnen mit so einem Kanzlerin-Bonus und Menschlichkeitsbonus und dann lieber dann zu sagen, so, na jetzt bin ich 76 oder wie alt sie auch immer dann zu dem Zeitpunkt sein wird. Ich habe das hier erreicht für die CDU. Ich kann jetzt das sicher an jemanden anderen übergeben. Ich wünsche mir, dass es Ursula von der Leyen ist. Oder wer immer auch immer. Ich vermute mal, dass wenn Ursula von der Leyen die Frau, die alles übersteht, also hat ja jetzt auch ihren Promotionsskandal, aber er ist auch ein medizinischer Doktor, der ist auf eh null wert. Der hat Pro-Seminar. Ja. So, dementsprechend, Angela Merkel wird definitiv 2017 antreten, um danach aufzuhören. Weil sie wird, also verliert die CDU, die CDU wird es auch niemals erlauben, nach dem, was die CSU da abgezogen hat, die Kanzlerschaft, also, nein, niemals. Ja, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie zu klug wäre. Ich glaube, das wäre, also, das ist wirklich, nee. Macht sie nicht. Was du beschreibst, das ist ja nach ihr die Sinnflut. Nee. Nee. Was soll dann für Verfahren dahinter kommen? Nein, stopp mal. Das ist was anderes. Das ist, sie muss alleine schon aus Selbstschutz, darf sie nicht nochmal wieder antreten, weil sie nicht mehr so unumstritten ist, wie sie es lange Zeit war. Und dann geht sie, glaube ich, echt durch die Hölle. Und in der Haut willst du nicht stecken. Also, das ist, glaube ich, schlimm. Also, ich glaube. Durch welche Hölle? Wovor sollen sie Angst haben? Wie? Alleine der innerparteiliche Rückhalt ist, also wenn Angela Merkel nochmal bei der Bundestagswahl antritt, wird die AfD sich keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie in den Bundestag einzieht oder nicht. Ja, aber vom heutigen Tag aus müssen wir davon eh ausgehen erstmal. Also aber die CDU wird einfach nochmal die Backen zusammenreißen. Ich weiß nicht. Ja, also, da sind auch Selbsthaltungskräfte gerade am Werk. Also die Steinbach kann sich jetzt auch keine 3 Tage mehr halten demnächst. Also wenn schon die ersten, also das sind ja nicht die ersten Stimmen intern laut, sondern öffentlich laut geworden, dass die aus der Fraktion raus muss. Die Troller. Also da passiert halt, die CDU ist halt nicht doof. Die darf sich halt von der CSU nicht treiben lassen. Und der Schaden, der vielleicht dadurch entsteht, dass Angela Merkel antritt und dadurch vielleicht eine AfD stärkt und dadurch vielleicht ist immer noch sinnvoller als ein CSU-Wahlkampf, der dann in so einen Rechts wegdriftet und antieuropäisch. Ich glaube, Angela Merkel wird einfach sagen, so, fuck auf mich, dann lieber das Ding sauber rüber retten über September und danach kann sie ja hops gehen. Ich glaube einfach nicht mal, dass ihre Chancen so riesengroß sind, dass sie einfach sagt, ich mach das jetzt mal, habe irgendwie locker flockig die Wahl und dann trete ich ab. Ich glaube, dass diese Gewissheit kann sie nicht haben. Ich glaube, sie hätte das schon längst gemacht, wenn nicht diese Flüchtlingskrise gewesen wäre. Sie muss ja mindestens ein Jahr oder 2 Jahre vorher diese Staffelübergabe machen. Es ist auch Spekulation. Ich glaube, wir haben irgendwie alles gesagt, was wir zu sagen haben und so wahrscheinlich noch viel zu viel mehr. Ja, es ist jetzt auch schon spät. Wir haben jetzt, glaube ich. Haben wir eigentlich irgendwas für die Shownotes? Ich werde keine Shownotes machen. Außer wahl.tagesschau.de? Ich habe ein paar Sachen erwähnt, aber Das ist, tut mir leid, das ist ein einziger, also wir können das jetzt nur slash, also abschließendes Rand und dann, und das ist halt, das ist ein monoliter Block eines Redeschwalls, einer Momentaufnahme, es könnte sein, wir hätten uns auch in der S-Bahn unterhalten können. Ja, hat sich auch so angefühlt. Ja. So, jetzt ist Warschauer Straße, ich muss aussteigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder willst du noch was sagen? Verabschiede ich mich jetzt. Nö. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Nach Ostern geht's weiter und dann geht's wieder mit Katzen-Content und Wein-Content. Und wir hören uns an, wie Cornelis, weiß nicht, besoffen durch die Weinfelder von Spanien La Paloma getanzt hat. La Paloma ist doch Spanisch, oder? Ist das ein Tanz? Ich weiß es nicht. Doch, La Paloma ist doch ein Tanz, oder? Hm? Ich verbinde es bisher nur mit Hans Albers. Wer ist Hans Albers? Okay. Also La Paloma ist Spanisch für die Taube, aber sag mir Wikipedia. Okay, wer ist Hans Albers? Ich finde, das ist eine Frage, die kann man ruhig, damit kann man aus der Sendung gehen. Meine Güte. Ach, der. Da ist die. Der blonde Hans. Ich sag nur, ne? Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ich sag nur, die Perspektivlosigkeit ist näher, als du denkst. Soll ich noch die Saison spielen oder machen wir Cut? Weiß nicht, wollen wir nicht, okay, wir meinen es folgendes, hier, für alle Kameradinnen und Kameraden der AfD, die heute Abend zuhören, ihr habt etwas verdient, ihr habt hier super abgeliefert, fetten Wahlkampf gemacht, schön immer auf die Ausländer raufgehauen und euch hier die Prozente eingefahren, wunderbar, und deshalb spielen wir zu euren Ehren, es wird euch alle sicherlich freuen, hier, meine Damen und Herren, zum Ausgang der heutigen Sendung, extra für die AfD, wie passt, für die AfD, hier ist das Horst-Wessel-Lied. Bis bald.